Ich rede doch eh immer, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, ich weiß. Dafür liebst du mich. Bis spät in die Nacht. Redest du. Ja. Aber du liebst mich dafür. Ja, das stimmt. Es gibt erstmal ein schönes Käffchen. Genau. Käffchenhals. Aus der Kaffeerakete. Gut, oder? Gott, der ist schwarz wie die Nacht, der Kaffee. Ja. Ganz viel Kaffee. Wenn ich stärker gemacht als sonst, sieht wahrscheinlich nur. Das ist auf jeden Fall dunkler als die Plörre, die ich aus meiner Sensierisch ziehe. Definitiv. Ist das gut oder schlecht? Das ist sehr gut. Gut. Weil das stelle ich mir anders hin. Ja. Herzlich willkommen bei Nerd, dem vorweihnachtlichen Koch-Podcast, Back-Podcast, was auch immer. Wir wollen heute ein bisschen Kekse backen, Kuchen backen, Kürbissuppe und Tomatenketchup selber machen. Das war das. Genau. Und ich bin heute nicht alleine, ich bin in Stuttgart bei meiner Freundin, bei der Kathi. Sag mal hallo. Hallo. Hi. Und Kathi ist begeisterte Hobbyköchin, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls essen wir beide sehr gerne. Und Essen muss man ja in der Regel vorher selber zubereiten. Das macht einem ja so keiner. Es sei denn, man geht jeden Tag nach McDonald's. Oder bestellt sich Pizza. Ja, und das soll man ja jeweils nicht. Wir fangen an mit Plätzchen. Haben wir gesagt. Genau, du hast dir Spritzgebäck gewünscht. Juhu. Deshalb gibt es Spritzgebäck. Legendäres 99 Spritzgebäck. Yeah, naja, ob es legendär wird, müssen wir mal abwarten. Ich habe noch nie welches gemacht. Seite 14. Seite 14, hervorragend, vielen Dank. Sehr gut vorbereitet, der Mann. Ich bin begeistert. Ich habe das Rezept ja selber aus dem Kinderkochbackbuch da mit den Wichteln rausgesucht. Genau. No. Ich könnte jetzt voll schlaumeierisch sagen, dass das eigentlich auf Seite 15 steht und nicht auf Seite 14. Aber das mache ich nicht. Wenn der Weg nach Stuttgart nicht immer so weit wäre. Du willst jetzt gehen nach Hause und alleine backen. Ich gucke dich einfach mit meinen großen, treuen Augen an und sage, ich liebe dich. Na, können wir jetzt anfangen mit Kekse backen? Ich warte den ganzen Nachmittag da drauf. Und Kathi, ich muss ja noch was wegräumen und danach was. Ich gehe doch mal einkaufen. Jo, wir fangen an mit Butter, glaube ich. Ja, lies doch mal einfach schon mal die Zutaten. Genau, also Zutaten sind 180 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, 200 Gramm Mehl, eine Messerspitze Backpulver, 125 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Esslöffel Kakao und 1/2 Teelöffel Zimt. Wir haben uns entschieden, den Kakao wegzulassen, weil wir den nicht mögen. Ja, wir mögen den schon, aber die Plätzchen werden dann so komisch braun. Genau, wir wollten lieber helle Spritzen weg. Und die Mandeln lassen wir auch weg, die ersetzen wir auch durch Mehl. Genau. Fertig. Ist mir egal, ob das ein echtes Spritzgebäck ist. Das schmeckt. Spritzgebäck kann man machen, wie man mag. Ganz genau. Das sehe ich aber auch so. Wenn ich meinen Schatz jetzt ärgern wollen würde, würde ich sagen, komm, lass uns noch eine Zitronenschale abreiben und dazu wischen. Ich hab eine richtige Aversion gegen Zitronenschale, weil folgt meiner Logik. Es kann gut sein, dass das erfahrene oder weniger erfahrene Hobbyköchen mir da widersprechen, aber die Schale einer, gerade einer Zitrusfrucht, ist doch dazu da, sich vor Schädlingen zu schützen. Da sind noch ätherische Öle drin. Das ist doch Gift. Das ist doch Gift. Die tun Gift ins Essen. Gift. Aber doch in der kleinen Dosierung nicht. Aber wir müssen das auch nicht dran machen. So, wir haben schon mal 85 Gramm Butter. Da hauen wir noch mal ein bisschen mehr dran. Das passt. Und dann muss die schaumig geschlagen werden. Wenn es gleich laut wird, dann hat mein Schatz sich das Küchengerät gegriffen. Soll ich schon mal einstöpseln? Das kann ich schon mal einstöpseln. Oh. Nein, ich habe nicht gerade die Butter an der Teigschüssel vorbei auf den Tisch geschmissen. Und ich habe nicht den Rührstab auf den Boden fallen lassen. Der natürlich blitzeblank sauber ist hier bei uns. Ja, natürlich. Also das was ist das, welche Bestellung soll ich hier? Die Teig hier? Zum Schaumig schlagen, genau diese Schneebesen-Dinger. Das Prinzip hast du wahrscheinlich durchschaut mit dem geriffelten und glatten. Ja, ungefähr als ich 8 war, habe ich das verstanden. Sehr gut. Nee, bei uns war das nämlich früher anders, mein Kind, bei dem von meiner Mama. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das durchschaut hatte. Und zupf nochmal an den Schneebesen, weil bei denen ist es so, dass du die... Oh. Genau. Dann dreh sie nochmal um die Hälfte und guck, dass sie nicht... Okay. Genau, sehr gut. Weil die kann man nämlich fieserweise bei mir sowohl lose als auch fest reinstecken und das ist nicht gut. Eigentlich. Reichen uns auch 178 Gramm statt 180 Gramm. Ja, versuch nochmal 2 Gramm abzumessen, das kriegst du hin. Jetzt ist es zu viel. Nee, es war 1 Gramm. Okay. Nee, ich warte nochmal. Es dauert ja immer eine Minute, dann zeigt mir nochmal 1 Gramm mehr. Ja, genau. Ja, siehst du, 180 Gramm. Ja, perfekt. Einmal schaumig schlagen, bitte, mein Schatz. Das geht nicht, das ist zu schnell, das fliegt durch die Gegend. Reicht das Kabel, um es auf den Tisch zu stellen? Nicht ganz so. Ich glaube, das wird so keiner. Ich hab Zucker da nicht vorher rein? Den wir mal jetzt einrieseln lassen. Aber wie viel Zucker muss da rein? 150. Das ist zu viel. Das Einzige, was nämlich gerade hier passiert, ist, dass die Butter durch die Gegend fliegt. Dann glänzt nachher das Parkett schön. Ja. Ich bin ja eigentlich auch eher so jemand, der frei nach Schnabel kocht und backt, aber es klappt bei Plätzchen immer nicht. Da muss man leider sehr genau sein, tatsächlich. Okay. Bei Kuchen ist es immer so, oh ja, Teig hat die richtige Konsistenz, passt schon. Wird da einmal roh genascht, passt auch, wenn er schmeckt. Das ist alles gut. Mhm. Bei Plätzchen klappt das nicht, die werden dann nicht zerlaufen oder werden nicht fest oder wie auch immer. Also ich habe jetzt Butterzucker gemacht, oder? Zuckerbutter. Genau. So soll das auch sein. Ist sehr lecker. Das freut mich, ja. Fettes Geschmacksträger. Genau. Und Zucker geht immer. Und den Rest machen wir aber nicht damit, sondern verhandeln, haben wir ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wo das Zeug hinspritzt. Wenn wir ein bisschen lauter reden, dann hören die Leute uns auch. Wenn ihr jetzt hier wärt, dürftet ihr euch drum prügeln, wer die Quirle ableckt? Ich nicht. Warte. Nicht? Ein Ayran. Ein Ayran? Da kommt jetzt ein Ayran, ja. Ein Ayran, lecker, ich mag Ayran. Ja, ich weiß. Zücke für Küche. Deswegen mache ich ja fast alles in Ayran, was wir kochen, wenn wir zusammen kochen. So, das haben wir schon mal. Bist du dir sicher, dass man die Butter nicht noch wieder weich machen soll irgendwie? Ja, ganz sicher. Das ist immer so tatsächlich. Also Zimmer warm sollte sie sein, das waren sie jetzt auch. Ja, so halb. So halb. Aber geschmolzen nicht, weil dann kriegst du sie, glaube ich, gar nicht mehr so richtig schaumig. Das lässt sich halt null, überhaupt null, gar nichts. Wollen wir die Plätze tauschen? Du misst mir das Mehl ab. Ich messe das Mehl ab und du machst diese Matscherei. Ja. Ich bin, was so Rühren und Handfertigkeit angeht, echt ein absoluter Körperklaus. Dafür hast du ja jetzt eine Freundin. Mit der kannst du dich in die Arbeit reinteilen. Genau. Aber ich habe festgestellt, du bist auch manchmal eine Körperklaudia. Von daher. Das ist wohl wahr. Weißt du, was wir voll vergessen haben? Wir haben die Schürze nicht umgebunden. Wir hätten offiziell jetzt Backschürzen umbinden müssen. Wieso haben wir doch? Wir haben doch Backschürzen um. Entschuldige. Sieht man ja doch, dass wir hier Backschürzen um haben. So. Mit ein bisschen Schwung aus dem Handgelenk kriegt man auch das Ei in die Butter gerührt. Genau, musst du dem Mehl auch noch das Mandeln dazu rechnen, was da. Ach so, okay. Was wir nicht haben. Dann hätte ich das ja wieder rein. Ach, egal. Ja, du wirst lachen, aber das war exakt das, was noch in der Packung war. Ja, ja, perfekt. Hätte ich ja gar nicht. Na egal. Ja, doch, wir machen noch mal mehr Plätzchen. Also, wir machen ja noch Huhn und Streusel. Genau. Und ist schon gut, dass wir noch eine Packung Mehl mehr haben. Okay, jetzt kannst du mir das Mehl hier reinschütten. Okay. Und dann mal gucken, was uns noch fehlt. Was haben wir denn hier? Zucker hast du drin, Päckchen Vanillezucker. Jawohl, ich hätte das. Ich liebe den Geruch von Vanillezucker. Mhm. Das ist toll. Es gibt ja in meinem Freundeskreis Leute, die behaupten, dass Vanillezucker völlig überflüssig ist und man den nicht braucht und das nur Geldmacherei ist von Dr. Oetker und sonstigen Leuten. Aber wenn es beim Backen nicht nach Vanillezucker duftet, wenigstens ein, weil dann ist irgendwas falsch gemacht worden, finde ich. Ja, das Problem ist, Vanillearoma bekommst du sonst kaum irgendwie ans Essen, sei denn du nimmst diese bröseligen Vanilleschoten, wo du den Kram mal selber rauskratzen musst. Das ist mega unhandlich. Ja, das stimmt. Messerspitze Backpulver. Hast du noch eine angebrochen? Ja, da musst du irgendwie so zusammengerollt, da musst du Backpulver rein. Ah, das hier. Genau. Eine Spessermütze. Natürlich eine Messerspitze. Schütt und ich sag Stopp. Ja, passt. Vielen Dank. So. Wir haben auch den Punkt erreicht, wo weder das Rührgerät zum Einsatz kommen sollten, weil dann die ganze Wohnung eingemehlt wäre. Und da wir sie ja schon gebuttert haben. Also die Tür dürfte wieder locker auf und zu gehen. Ja. Flog also Richtung Wohnzimmertür. Da ist doch. Passt doch. Da liegt ja sonst nichts Wichtiges. Nichts, was du dich in den letzten 2 Jahren bewegt hättest. Das stimmt. Obwohl, naja, so ähnlich. Jetzt kommt der Teil mit den Händen kneten. Bäh. Ich mag das total gerne, deswegen mache ich das auch. Ich nicht so. Na, guck doch mal, ob uns noch irgendwas fehlt für das. Achso, ja, Entschuldigung. Also, wenn die Zucker mal dran, Zucker, Mehl, Ei, Backpulver, Butter. Zimt. Zimt. Guck doch mal, ob du bei meinen Gewürzen Zimt findest. Zimt. Cinnamon. Zimt. Zimt. Wann nimmst du den Zimt? Oh, und am besten hatte ich einen Löffel hier liegen. Ja, aber damit habe ich schon die Butter abgemessen. Möchtest du einen frischen nehmen? Bleibt ja. Der zündet dein zukünftiges Leben. So. Und wir wissen natürlich, dass es erst Oktober ist. Das sagen wir hier nicht dabei. Ah, verdammt! Während wir backen, ist es okay. Jetzt. Hier ist der halbe Zimt. Die andere Hälfte ist auf dem Boden. Jetzt duftet meine Wohnung nach Zimt. Nee, das Wichtige bei Weihnachtsgebäck ist ja eigentlich, dass man das rechtzeitig backt. Also sprich eigentlich tatsächlich wirklich im Oktober. Damit es noch eine Weile durchziehen kann. Weil es schmeckt am besten, wenn es eine Weile gezogen hat. Genau, so 2 Monate, bis ich wieder hier bin. So ungefähr, hoffentlich. Im Zweifelsfall backe ich einfach heimlich nochmal. Das sind die gleichen. Schmecken gar nicht nach Zimt. Was ist denn hier? Ich weiß ganz genau, dass ich Zimt reingetan habe. Nein, ich weiß ganz genau, was du daneben geschmissen hast. Erinnere dich. So. Und zu deinen Füßen ist noch Zimt auf dem Teppich. Oh. Ich habe Zimtfüße. Aber der Teppich schluckt viel, das ist okay. Das kein Flocati, aber er schluckt viel. Schluck 4. Hm. Okay. Kakao lassen wir ja raus. Genau. Sieht ganz gut aus. Sehr gut. Dann knete ich das hier noch ein bisschen. Ich glaube, du kannst schon mal, wenn der Teig kalt stehen muss. 1,5 Stunden. Mhm. Aus dem Schrank unterm Kühlschrank Frischhaltefolie raus. Und dann können wir den da reinwickeln. Dann haben wir nämlich die Teigschüssel wieder zur Verfügung für die anderen Sachen, die wir noch machen wollen. Papierbackförmchen. Gut unten. Oberstes Fach ganz rechts. Ja, ja, ich seh's ja. Ich seh's. Okay, ich wollte es dir nur leichter machen. Alufolie. Darunter müsste noch Frischhaltefolie liegen. Ja. Sehr gut. Meine Oma sagt ja zu Alufolie noch ganz das Staniol. Oh ja, Staniolpapier. Ja, das sagt meine Oma immer noch dazu. Sehr cool. Ich habe schon mal geholt, müssen wir gleich abmachen, je nachdem, was du brauchst. Du Schatz, ich habe vergessen, meine Ärmel hochzukrempeln. Ach. Könntest du mir kurz assistieren? Natürlichement. Merci beaucoup. Ich bin hier sowieso irgendwie zum Küchenassistenten degradiert worden, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich in der Küche zu nichts zu gebrauchen bin. Das stimmt so nicht. Anfeuern doch. Kannst du super. Go Kati, ich mein's ernst, geh. Dann sieh doch zu, wo du deine Plätzchen herkriegst. So, darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Jo, Prost. Ja, am allermeisten bin ich ja gespannt darüber, wie wir den Ketchup gleich kochen. Mhm. Genau. Und du könntest schon mal, weil ich muss das hier dann bloß noch einwickeln, mir ein großes Stück Frischhaltefolie abmachen. Nee. Jeder, der Frischhaltefolie kennt, weiß, dass das jetzt hier ein ziemliches... Ja, das passt aber zu dem Zimt und der Butter, komm. Also Frischhaltefolie hat die Eigenschaft, sich über alles andere zu wickeln, meistens einen selber. Aber da gibt es einen sehr süßen Film, in dem das ja als Diät-Tipp drin vorkommt. Ganz oder gar nicht. Britische, ja, okay. Komödie. Männer, die eigentlich in der Fabrik gearbeitet haben, die wird geschlossen, sind jetzt arbeitslos und versuchen Geld zu verdienen und stoßen, während sie auf der Suche nach einer Idee sind, wie sie Geld verdienen könnten, so 5, 6 Leute, auf einem Plakat von den, ich glaube, heißen die Chippendales. Chippendales? Die Chippendales. Diese muskulösen, eingeölten jungen Herren, die sich Stühle ausziehen und, genau. Die Schüler. Ja, die anderen Chippendales. Und denken sich, oh, was die können, können wir auch. Na? Und legen los und versuchen dann eben eine Choreografie einzustudieren und müssen aber erstmal damit klarkommen, sich überhaupt voneinander auszuziehen, geschweige vom Publikum und so. Das habe ich sogar mal gesehen, der war ganz witzig. Genau, ich finde den total großartig, ja. Der ist total süß, hat ganz viele schöne Nebengeschichten drin über die einzelnen Figuren. Und einer von denen ist halt so ein bisschen ein runderer, möchte ich mal sagen, ganz süß, verheiratet, eigentlich total glücklich und so. Und ein ganz knuffiger. Und der hat aber eben das Problem, dass er sich selber zu dick findet und so. Und dann versucht er die ganze Zeit... Kann ich gar nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Und dann versucht er die ganze Zeit irgendwie abzunehmen bis zu dem Auftritt. Und dann gibt es so eine ganz niedliche Szene, wo er irgendwie in so einem Gartenhäuschen schuppen. Ja, ich erinnere mich, erzähl. Von oben bis unten in Frischhaltefolie eingewickelt. Da sitzt drunter splitternackt und isst ein Schokoriegel oder irgendwie ja, sowas. Ja, ganz ja, unglücklich im ja, Gesichtsausdruck. Ja, ja, ja. Und dann ist er total süß, dann findet ihn seine Frau dort. Und sagt, was machst du denn hier, Schatz? Und so. Und er so, naja, guck mich doch an, wer will denn sowas nackt sehen? Und dann guckt sie ihn ganz liebevoll an und sagt, ich. Ich war so, oh. Ja, das kenne ich. Das war ja meine größte Angst, dass ich hier nicht gefalle und dann der Rest, ja. Über den Rest hören wir den Mantel des Schweigens. Genau. Nee, weil die Angst natürlich völlig unbegründet war. Ja, natürlich. Ich gebe zu, ich war auch ein bisschen nervös, ob ich ihm nicht zu viel quatsche, spät in der Nacht. Nein, das ist natürlich überhaupt kein Problem. So, jetzt. Breite mal die Frischhaltefolie unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Unter dem Tisch, wo der Zimt schon ist. Genau. Ja, das wird. Warte, da kommen wir ein paar Kleckschen hier aus der Schüssel dazu. Wir wollen ja so viel Teig wie möglich rausschlagen, aus dem, was wir hier zusammengematscht haben. So. Die Fingerchen habe ich mir natürlich vor dem Teigkneten gewaschen. Ist klar, ne? Macht man ja so. Genauso wie ich mir eine Schürze umgebunden habe. Pass nicht auf, dass es nicht doch zu ironisch rüberkommt. Okay. Ihr müsst es ja nicht essen. Nee, eben. Ihr kriegt nichts. Eben, ihr kriegt sowieso nichts davon ab. Das essen wir alleine. Oh. Ja. Wow. Okay. Einschlagen? Mhm. Nicht mich, den Teig. So, den Teig geschlagen. Ja, stimmt. Du willst mich nie schlagen. Nee, warum? Dann möchtest du es unbedingt. Oh, nee, ich glaube, kann ich mal verzichten. Okay. Ist er denn schwülkrank? Mhm. Okay, super. Mmh. Der schöne Teil mit dem Quirl ablecken und so. Ja. So, Dann wird jetzt ein bisschen weihnachtliche Musik. Wenn du damit Schlecken fertig bist, womit machen wir denn jetzt weiter? Mhm. Ich gebe mal den Kaffee hier rüber. Ich würde sagen, mit dem anderen Kuchen? Mit dem anderen Kuchen? Mhm. Das ist ja relativ leicht. Ne? Mhm. Dann müssen wir wieder diese komischen Streusel machen, weil wir so versagt haben. Ne? Wir haben ein neues Rezept. Neues Rezept von KK Slider Hund mit Klampfe auf Twitter. Schönen Gruß. Mhm. Der hat uns neulich ein neues, schönes Rezept. Genau, das muss ich bloß wieder raussuchen. Ja. Wenn man bei Twitter ja irgendwie keine... Also ich kann da keine Markierungen setzen, von wegen, merke dir diesen Tweet. Ja, du kannst ja bei TweetDeck selber kannst du ja Sammlungen anlegen. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die das können. Zur Vorbereitung. Genau. Nee, wir müssen eigentlich da mit den Krümeln anfangen. Also der Kuchen, den wir machen, ist ein alter Standardkuchen aus der DDR, wo ich eigentlich herkomme, aus Erfurt. Und der heißt Prasselkuchen, wenn ihr das auch kennt. Das macht ihr immer, wenn ich Erfurt sage. Ich verzögere es nur manchmal. Und Prasselkuchen besteht im Prinzip aus einem Boden aus Blätterteig. Könnt ihr gefrorenen oder diesen frischen Teig nehmen aus dem Ding. Und ihr könnt auch welchen selber machen, aber Blätterteig selber machen ist echt aufwendig. Habe ich mal bei der Maus gesehen, das ist mega. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe stundenlang dafür gebraucht. Ja. Das ist echt. Und du schmeckst den Unterschied nicht wirklich. Also fertiger Blätterteig, den man kaufen kann, schmeckt fast genauso gut wie... Ich habe jetzt gekauft frischer Blätterteig, eingerollt, wie so Pizzateig. Genau. Und das ist super, weil der hat den Vorteil, dass man den einfach bloß... Ausrollen muss. Da ist schon ein Backpapier dabei. Braucht ihr also nicht mal mehr das. Auf diesem Blätterteig wird direkt Marmelade gestrichen. Steffen hat super leckere, bittere Orangenmarmelade besorgt. Und... auf die Marmelade kommen dann nochmal Streusel. Das Ganze wird gebacken. Diese Butterzuckerstreusel, die man kennt. Genau. Und nach dem Backen kommt dann nochmal so ein bisschen Zitronenzuckerguss obendrauf. Das kann man auch weglassen. Aber man kann es auch drauf machen. Original gehört es drauf. Und das ist super, weil der Kuchen hat halt so einen ganz dünnen, knusprigen Boden aus diesem Blätterteig. Ein bisschen was Fruchtiges durch die Marmelade. Und dann diese lecker knusprigen, butterigen Streusel obendrauf. Die so draufgeprasselt aussehen, deswegen Prasselkuchen. Und ich liebe das Zeug, das ist super schnell zu machen. Wir machen den nicht für uns. Also auch für uns. Wir hoffen, wir kriegen was ab. Ich bin nämlich morgen hier in Stuttgart bei Freunden von mir eingeladen zum Geburtstag. Und die haben darum gebeten, dass wir Kuchen zum Nachtisch mitbringen. Genau. Und dann machen wir das. Wir haben den neulich schon mal gemacht mit einer Feigenmarmelade. Genau. Ich fand den viel zu süß. Ja. Weil der besteht im Grunde genommen nur aus fetten Kohlenhydraten. Nichts anderes ist da drin. Mhm. Und ich habe davon, glaube ich, an dem Abend nochmal zwei. Ich fand ihn dann doch sehr lecker, aber eben doch sehr süß. Und ich habe dann mit der Barbara aus Rottweil, mit der habe ich mich letzte Woche noch getroffen. Die konnte auch nur ein Stück essen und sagte dann auch, nee, danke. Sehr süß. Ja. Aber so ist das halt bei uns in der DDR gewesen, ne? Ja. Nicht zu lachen, aber alles süß machen. Wenigstens etwas. So. Ich muss jetzt mal kurz den Teilschlüssel ausspülen. Genau. Und in der Zeit erzähle ich einen Witz oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ein Witz. Ja, mir fällt nichts ein. Ja, es gibt ja so diesen legendären Plan. Kathi kann keine Witze erzählen. In der Zeit, in der wir zusammen sind, hat sie einen Witz richtig erzählt. Ich musste sogar lachen. Und unser geplantes Kassenschlagerformat ist Kathi verkackt Witze. Genau. Ja, das war's schon. Das ist genau. Also passend zum Thema hätte ich einen auf Lager. Okay. Den ich gleich erzähle, wenn ich wieder mehr an der Strand bin, damit ich mich auch höre. Wahrscheinlich hört man dich gerade überhaupt nicht. Mit so Hintergrundgeräuschen. Das stimmt, so gegen die Spielanrein. Also nee, ein Witz passend zum Thema zum Backen habe ich auf Lager. Wie heißt ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Au! Aua! Ah, tut immer noch weh. Aber den habe ich nicht verkackt, der geht so. Verkackt hast du den nicht, aber... Der muss so. Der muss wehtun. Der muss wehtun. Der ist so konzipiert. Das tut weh. Das muss wehtun. Der ist so konzipiert, da kann ich nichts für. Kaffee. So. So, ich gucke jetzt mal nach dem Rezept. Ich meine, das wären 225 Gramm Mehl gewesen. Ich meine das aber auch. Und dann nochmal exakt so viel Zucker. Ich glaube, nee, Zucker war es weniger, glaube ich. 125. Ich meine 125 Gramm Zucker und 125 Gramm Butter. Also ich glaube, Butter und Zucker waren gleich viel. Okay. Und ja. Ist das die Butter, die ich gerade gekauft habe, oder haben wir noch eine mehr? Wir haben noch eine mehr. So. Weil nochmal gehe ich heute nicht einkaufen. Das ist ganz schön weit. Mit dem Fahrstuhl runter um die Ecke. Ja, ich wurde total ungünstig zum Einkaufen. Das ist unfassbar. Im gleichen Gebäudekomplex ein China-Imbiss, ein Penny und wenn man einmal lang fällt, ist auch noch ein Edeka. Das ist also, ja. Du beschwerst dich noch, nee, ich habe keinen Lust, da noch reinzukommen. Hey, dann muss ich immer noch mal die Schuhe und die Jacke anziehen und so. Eine Hose, das ist wahrscheinlich viel schlimmer. Das ist richtig. Ja. So, erzähl doch mal. Da. Hier, genau. Super. Vielen Dank an Kekkesleiter, sprich Hund mit Klampfe. 225 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter. Die Butter kann man dann schmelzen. Das heißt, ich würde die zuerst in das Ding machen und dann kurz in die Mikrowelle. Und ein Päckchen Vanillezucker. Du darfst noch mal ein Päckchen Vanillezucker öffnen. 125 Butter? Mhm. Wobei, warte mal. Das ist sehr viel. Entschuldige. Die Hälfte davon. Also 62,5 Gramm. Wieso jetzt? Bei 225 Gramm Mehl ist so viel, wie wir gerade für das Spritzgebäck gemacht haben. Das ist echt viel an Streuseln. Und der KK Slider hat geschrieben, dass er davon immer die eine Hälfte für Boden nimmt, vom Käsekuchen für Cheesecake, und die andere als Streusel. Und da wir ja aber den Boden schon haben, machen wir nur die Hälfte davon. Also 63 Gramm. 63 Gramm ist gut. 67. Nehmen wir auch. So. Ditte kann in eine Mikrowelle. Das kann in die Mikrowelle, genau. Und ich mische derweil schon mal die anderen Sachen zusammen. Die können ja dann alle in eins und werden durchgerührt. Muss ich hier irgendwas... Ist das noch... Das ist noch auf zu heiß eingestellt, ja. Das obere ist genau... Siehst du ja. Ja, ich sehe es. Ja. Ich habe nämlich gestern schon Butter zum Explodieren gebracht in der Mikrowelle. Das kann ich total gut. Wenn ich nicht. Man hätte es frittieren können, das Fett. 65. 64. Hervorragend. Und die Packung ist alle. Sehr schön. So lobe ich mir das doch. 63. Ein Traum. So. Und von 225 Gramm Mehl die Hälfte sind 112,5 Gramm. Irgendwie muss man ja immer warten. Ja, heute mal auf die Butter. Das habe ich gerade ausgerechnet, 112,5, ne? Das war zu viel. schöpfen wir wieder ein bisschen was zurück. Da kommt der Nerd mit der geschmolzenen Butter. Oh, sehr gut. Ja, lass mal gelten. Und ein Päckchen Vanillezucker. Also eigentlich nur ein halbes, aber wir reden hier von Vanillezucker. Die großen Augen vom Nerd sehen könntet. Ich liebe Vanille. Als Kind immer schon gewundert. So, Vanillezucker, was ist das für Zucker? Was ist das für. Gibt es auch Vanillerüben? Meine Mutter mir gesagt hat, nein, da ist nur Vanillearoma dran. Aber es ist lecker. Ja. So. Genau. Hier steht mit Knethaken zu Streuseln verarbeiten. Möchtest du das mit den Knethaken versuchen? Ja, ich möchte mit den Knethaken. Ich habe die Finger drin und alles in den Fingern. Genau, da war die Butter aber auch nicht geschmolzen. Das stimmt. Wir hoffen mal, dass das jetzt besser wird. Also das Rezept vom KK Slider schon mal sehr hilfreich. Vielen lieben Dank. Ja. So. So. Also Kathi meinte eben noch, dass man das wahrscheinlich drüber streuseln kann, aber ich glaube, ich bin noch so ganz. Was machst du noch ein bisschen Mehl dazu gemacht? Ein kleines bisschen Mehl tun wir noch dazu. So. Ein Müh. Ja. Wo kommt denn das eigentlich her, ein Müh? Müh ist eine sehr kleine Gewichtseinheit. Mikro. Oder eine Größeneinheit. Also das Müh ist, glaube ich, ein griechischer Buchstabe. Das ja. Das Zeichen für Mikro. Ja. Und also Mikrometer ist eben so dieses, glaube ich, so ein komisches Y, hätte ich fast gesagt. Ja. Und das ist eben das Müh. Und deswegen sagt man ein Müh noch, weil es eben das Zeichen für Mikro ist. Wenn man etwas sehr anders war, ein Müh, wenn man sagt, ein bisschen noch. Es gibt ja auch bei den Mumien, da gibt es noch kleinen Müh. Ne? Klein Müh ist ja ganz, ganz klein. Ja. Genau. Stimmt. Irgendwie habe ich gerade Assoziationen zu der Ernährung von verehrten Partier. Ja, Camus. Genau. Das Zeichen für Camus ist ja auch dieses Mikrozeichen. Ach. Ja. Meine Güte. Also Camus 1000 Mü. Ah. Hier lernt man nochmal was über internationale Währungseinheiten. Ne? Ein Camus sind 1000 Mü. Genau. Und das ist einfach sehr wenig wert. Deswegen heißt es so. Genau. Ja, ich muss das jetzt auch wissen, weil ich bin ja seit noch nicht so langer Zeit Bürgerin auf Puerto Partida. Genau, du hast ja Puerto Partida, glaubst du, zu 6-9 vor der Explosion. Genau, sowas. Genau. Erzähl mal. Ja, das war total super. Also ich höre das jetzt seit, keine Ahnung, Mai oder so, habe mich einmal komplett durchgehört und oder beziehungsweise hatte dann irgendwie eine Folge mal gehört und dachte, okay, super, ich will die anderen auch alle hören. Habe mich da durchgehört tatsächlich und dann angefangen, als ich auf dem Laufenden war sozusagen auch mitzuraten und mich zu bewerben und mitzuspielen. War dann auch, was richtig, richtig lustig war, auf dem Podstock in diesem kleinen Kaff irgendwo im Hunsrück, glaube ich. Sonnschied oder so heißt das. Sonnschied. Genau, Sonnschied. Sonnschied. Sonnschied. Ihr wollt nicht wissen, wie es da zu WLAN gekommen ist. Das wissen die meisten da bis heute wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, genau. Ich schon gar nicht. Und habe mir da die Live-Folge angesehen, hatte mich auch da beworben, war aber nicht schnell genug tatsächlich. Und bin dann aber kurz drauf ausgewürfelt worden als Kandidatin vom Johannes, der das macht, für die absolute Finalfolge der zweiten Staffel. Genau. Und es war total lustig, weil ich erst, als er mir das Bescheid gegeben hatte, dass ich gewählt wurde oder gewürfelt wurde, ich dachte, ach cool und so nett und so. Und dann bin ich ja in der ersten Folge von der Doppelfolge des Finales, weil das Finale eine Doppelfolge sein sollte. Und er so, nee. Und ich so, oh nee, ich bin in der Endfolge, oder? Boah. Ich habe daneben gesessen genau. Und gequiekt vor Freude. Ja! Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich echt so gefreut, ja. Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ich wollte echt dann schon ganz lange mitmachen, ja. Und so. Und habe mal ganz fleißig die Rätsel gelöst und alles. Genau, und dann war ich dabei und das war total schön, weil ich so in dem Vorbereitungsgespräch mit dem Johannes, der war, glaube ich, in der Vorbereitung war der echt nervöser als ich. Das war total knuffig. Und ich habe es dann auch verstanden, weil Steffen und ich hatten vorher noch telefoniert, bevor das losging mit der Aufnahme. Haben uns noch so unterhalten und meinten dann beides, ach ja, nee, es gibt einen Plan B. Genau. Und, ich konnte einfach nicht vorstellen, also Lars Engelmann, der ja auch federführend bei der Geschichtenkapsel unterwegs ist, wir beide schreiben ja auch für die Geschichtenkapsel und sprechen. Genau. Und das ist einfach ein sehr geplanter Mensch, also ein sehr organisierter Mensch. Und noch ein paar andere Leute mit dabei. Hätte mir einfach nicht vorstellen können, dass die nicht irgendwie noch eine Abzweigung damit einbauen, dass falls du dabei irgendwelche Fehler machen solltest, dass das ganze Ding über den Bach runtergeht. Also dementsprechend hätte mich das sehr gewundert, wenn das passierte. Ne? Und dann sagte Johannes ja die goldenen Worte. Ja, schön wär's. Schön wär's. Das war dann schon irgendwie ein kleines bisschen beunruhigend, zumal der Kandidat, der vor mir dran war, der Martin, leider tatsächlich von einer gewaltigen Spinne gefressen wurde in der Folge oder zumindest in einem ihrer Netze gelandet ist und es nicht geschafft hat. Die Vulkanspinne, auch auf Twitter zu finden, Granda Araneo, lieben Gruß. Lasst euch nicht einspinnen. Sehr witziger Twitter-Account. Großartig. Verlinke ich in die Shownotes. Großartig. Genau, und dann hing es also tatsächlich an mir, ne? Weil irgendwie so aus dem ersten Teil der Doppelfolge war klar, da wurde die Insel nicht gerettet, das hing es an mir. Und ich bin da tatsächlich, also an der einen Stelle echt mit Hängen und Würgen. Es war mir auch beim Nachhören nochmal peinlich, wie ich mit dieser einen Quizfrage nur mit sehr viel Hilfe vom Johannes durchgekommen bin. Ich hab die Frage schon überhaupt nicht verstanden. Von daher. Okay, na dann ist ja gut. Ich wäre ja komplett verzweifelt an der Stelle. An allen Stellen. Ich habe mich ja deswegen vor allem nie beworben, weil ich auch zu doof wäre. Also nicht vom Intellekt her, aber unter Zeitdruck und dann sind das ja alles so Logikrätsel, die du einfach mit Wissen nicht lösen kannst. Nee, also no way. Ich hätte mich niemals beworben. Genau, nee, dann bin ich halt tatsächlich im Vulkan im Finale gewesen und habe mich da auch echt durchgeschlagen und alles. Und dann hat aber die Zerstörungsmaschine, die Insel bedroht hat und die ich ausschalten wollte, sich nicht ausschalten lassen. Pemela heißt die, glaube ich. Pemela, ja. Genau. Und damit hörte das auf. Kann man auch immer noch nachhören. Ich glaube, kurz vorm Ende der ersten Staffel nicht mehr regelmäßig gehört, weil mir die Zeit gefehlt hat für Puerto Partida, aber deine Folge habe ich dann gehört. Und ich habe draußen an der Ems gesessen bei mir um die Ecke und habe Eis gemampft und ich habe mir echt die Fingernägel abgekaut, weil ich so fucking spannend war. Boah, war das total toll inszeniert und also. Es ist echt super. Also es hat auch echt Spaß gemacht. Und du konntest echt merken, also seit dem Punkt, wo ich aufgehört hatte zu hören und dem aktuellen, da ist so viel mehr an Production Value reingegangen, viel mehr Vorbereitung, viel mehr Audio-Bearbeitung. Das ist so viel besser geworden. Ja. Und also wenn ihr euch mal angucken wollt, was da los ist, jetzt gerade letztes Wochenende war die Subscribe in München. Ja, genau. Und da hat der Johannes auch einen Vortrag drüber gehalten, wie die Vorbereitung bei Puerto Partida so aussieht und die Arbeit, die er da reinsteckt und wie viel das ist. Der Vortrag heißt, glaube ich, hier will keiner sterben oder ja. Leider will hier keiner sterben. Leider irgendwie sowas, ja. Irgendwas in der Art, weil die Kandidaten natürlich alle überleben wollen bei ihm und auf der Insel bleiben wollen. Und er echt viele Leute zu organisieren hat mittlerweile für einzelne Folgen. Stimmt ja auch in die Shownotes. Genau. Und großartig. Also ich war schon vorher beeindruckt. Ich bin es noch mal mehr, seit ich jetzt den Vortrag gesehen habe. Wir haben jetzt nachgeguckt auf YouTube. Mhm. Der Hammer. Und ich bin total happy, dabei zu sein. Genau. Und aber da ich jetzt da bin, die Währung auf Puerto Partida ist halt Camus. Und ich dachte immer, okay, Camus, irgendeinen Namen muss die Währung ja haben. Nicht wahr? Haben wir ja gerade auch erklärt. Genau. So, Bildungspodcast. Yeah. Und also. während wir das alles erklärt haben und erzählt haben hier. Da mache ich auch gleich mal von der, damit fertig, bis also die Streusel drauf sind, also mache ich davon auf jeden Fall mal ein Foto. Genau. Das ist ja schon was zum Vorzeigen. Genau, ich bin nämlich gerade dabei, ich habe den Blätterteig schon ausgerollt auf dem Blatt und bin gerade dabei, das klimpert hier so ein bisschen. Hahaha, das ist bestimmt jetzt total scheiße für euch, es tut mir leid. Musst du halt einfach mal durch. Da müsst ihr mal durch, ne? Also der Weg ist mal wach. Ich bin ja noch nicht so erfahren mit dem Podcasten. Ich darf da noch rumalbern. Ich bin schon dabei, die orange Marmelade auf dem Blätterteig zu verstreichen, damit ihr dann gleich die Streusel drüber schütten könnt. Wobei, du hast ja damals bisher als in deiner privaten Profession, wenn man das mal sagen darf, bist du ja Buchhändlerin und auch genau. Buchbegeistert. Ja. Du hast vorher schon mal Podcasts produziert. Also ist das nicht so, dass du komplett unbefleckt bist, oder? Ja, das stimmt. Also produziert, jein. Hauptsächlich war da meine Chefin für die Produktion zuständig. Mhm. Aber wir haben tatsächlich von unserer Buchhandlung, von der Schiller Buchhandlung, die hat einen Podcast, einen eigenen, wo wir teilweise Buchtipps raushauen, teilweise Interviews mit Autoren und Autorinnen, die bei uns gelesen haben, senden oder einfach so ein paar nette Anekdoten aus unserem Buchhändlerleben. Alltag möchte ich jetzt nicht sagen, weil den Alltag vertonen wir nicht, das wäre ein bisschen langweilig. Mhm. Wie wir immer das ABC vor uns hinmurmeln, um die Bücher richtig einzusortieren. genau, aber ich habe da schon mitgemacht und mitgesprochen und ich bin ins Podcasten eigentlich wieder eingestiegen im April diesen Jahres. Zum Glück. Zum Glück. Ziemlich genau 2., 3. April, da war ich nämlich das große Glück beim Autor, den ich sehr mag, der Sascha Stanisic. Dabei zu sein, als der sein neues Buch Fallensteller, ein Erzählband, als Hörbuch eingelesen hat. Ja. Und mit dem Verlag war das so abgesprochen quasi, er ist halt wirklich, wirklich gut, wenn er vor Publikum liest. Und das weiß er auch selber. Und deswegen haben sie, okay, dann machen wir die Audioaufnahme für das Hörbuch, machen wir nicht irgendwie im Studio mit Regisseur und so, sondern wir machen das vor Live-Publikum. Mhm. Die haben Publikumsplätze verlost. Ich habe einen bekommen, es war super schön. Konnte dann auch nach Hamburg fahren. Ich liebe Hamburg. Konnte da dabei sein und durfte ihn vorher interviewen. Also ich habe ihn über Twitter angeschrieben, der ist da auch vertreten. Habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Ich komme und ich freue mich total. Und wenn du Zeit und Lust hast, ich würde dich gerne ganz kurz interviewen für unseren Buchhandlungspodcast halt. Und das habe ich dann getan. Und da bin ich quasi wieder ins Podcasten ein bisschen reingekommen. Das war echt schön. Und dann kurz drauf, wirklich wenige Tage später wahrscheinlich, bin ich in die Geschichtenkapsel gerutscht. Das war ja dann legendär, für uns beide zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier im Podcast schon mehrfach erzählt, dass ich für die Geschichtenkapsel tätig bin. Ich glaube, seitdem ich angefangen bin, eiskalt zu schreiben, rede ich auch im Podcast schon darüber. Ja, und Katja und ich haben uns da auch kennengelernt, getroffen und haben uns verliebt. Oh, ja. Ja. Genau. Naja, du hast mich zu einer Superheldin gemacht. Wie könnte ich mich da nicht verlieben? Stimmt. Deswegen kommt dazu, dass ich jetzt bereits zum zweiten Mal durch Deutschland gefahren bin mit dem Fernbus. Ja. Wenn es mit dem Backen gut geht, auch hoffentlich nicht zum letzten Mal. So, möchtest du die Streusel haben? Ja, ich möchte bitte bevor das hier zu schlüssig wird. Genau. Ja, die Geschichtenkapsel ist auch ein ganz tolles Projekt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Genau, das ist echt... Oh, Podcasten ist viel toller, als ich immer gedacht hätte. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich gehe da richtig drin auf. Ja. Das Witzige ist halt tatsächlich, Steffen amüsiert sich da immer wieder drüber, ich bin eigentlich überhaupt kein Ohrenmensch. Ja. Das werden jetzt ganz viele von euch ganz, ganz komisch finden, aber ich bin niemand, der irgendwie dauernd Musik hört. Ich höre so selten Musik, dass das schon quasi unter den Tisch zu fallen ist. Also freiwillig aktiv, ne? Wenn irgendwo welche läuft im Hintergrund, dann höre ich die natürlich schon auch, aber ich bin so gar niemand, der irgendwie hingeht und sich Ohrstöpsel reinmacht, um Musik zu hören. Das mache ich echt nur in Ausnahmefällen, besonderen Tagen oder wenn ich ganz lange unterwegs bin irgendwohin. Es ist nicht so, dass ich Musik nicht mag, aber ich kann mich nicht dauernd damit berieseln. Ich finde das also... Wir sind jetzt auch schon ein paar Wochen zusammen, ne? Ein bisschen was länger und ich habe da auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und es ist also für die meisten Leute, für alle Leute, mit denen ich darüber geredet habe, ist es unfassbar, wie man ohne Musik leben kann. Also das ist ein absolutes Phänomen. Weil das ist also das ist allein deswegen so unnormal, weil es einfach so gut wie nie vorkommt, dass jemand komplett ohne Musik, also nicht mal passiv irgendwie, ne? Also so. Nee, also es ist auch nicht so. Zeitvertreib. Ich kenne ganz viele, die dann irgendwie morgens aufstehen und als erstes das Radio anmachen, um sich so ein bisschen berieseln. Das mache ich überhaupt nicht. Wobei Radio würde ich sogar noch so ein bisschen als Hintergrundrauschen bezeichnen, damit überhaupt irgendwas läuft, weil es ja dann auch unter der Wahrnehmungsschwelle oft durchläuft. Genau. Aber ich merke das so jetzt, seitdem ich hier bin. Ich bin jetzt schon ja über eine gute Woche, also bald über eine Woche hier. Mhm. Ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich so der aktive Musikhörer bin, wie ich es mal gewesen bin. Aber es kommt halt ganz häufig vor, dass ich mal irgendwo Musik laufen habe oder sowas und dann einfach nur ein bisschen den Kopf frei kriege oder so. Das ist schon echt also der Gedanke, dass jemand so gar keine Musik in seinem Leben hat, für mich sehr befremdlich. Ich bin ja selber auch Musiker. Ja. Genau. Ja, da hatte ich ein bisschen Sorge am Anfang, dass ich das total nerv, wenn ich hier irgendwie so in meinem stillen Kosmos. Das ist vor allem deswegen ja noch erträglich, weil das hier noch Urlaub ist und Abwechslung vom Alltag. Ich glaube, wenn das mal irgendwann tatsächlich passieren sollte, das zusammenziehen, wird das eventuell nochmal zu einem anderen Problem oder zu einer anderen Diskussionsfrage. Ich glaube, momentan ist es einfach noch nicht gegeben, dass das irgendwas stört. Von daher. Das stimmt. Nee, also es ist ja auch, also es ist immer, ich kann das immer ganz schlecht erklären, mein Verhältnis zur Musik. Das ist echt, ich mag Musik, aber wenn, dann will ich sie auch wirklich aktiv hören. Also es ist dann echt so dieses nebenher, dann mache ich irgendwas, schreibe eine Geschichte oder korrigiere irgendwas oder schreibe eine Rezension für unsere Webseite oder nebenher lesen, ganz furchtbar, geht gar nicht. Wo viele sagen, sie brauchen immer die richtige Musik für das Buch, das sie gerade lesen. Ja. Aber ich denke so, nein, gar keine. Mhm. Also wenn ich Musik höre, dann ist das wirklich so, wie wenn ich ein Buch lese. Das mache ich aktiv. Es ist nicht so was nebenher läuft. Ich habe total Verständnis dafür, das wollte ich sagen. Es gibt sogar Menschen, die sich die Playlists auf Spotify reinziehen, die Comiczeichner, Comicautoren gehört haben, während sie die Comicausgabe gemacht haben. Oder zumindest das Vorgeben gemacht zu haben, um das vielleicht noch ein bisschen besser bewerben zu können auch. Sogar das kann ich zum Teil nachvollziehen, weil man ja auch so ein bisschen die Musikbegeisterung mit den Kreativen teilen möchte. Genau, ich möchte mal hier mein Foto machen. Foto. Von dem noch rohen Streuselkuchen. Von dem noch. Genau. Ja, also das gibt es durchaus auch bei Büchern. Also es gibt auch die Meinung von vielen, dass gerade bei Klassikern unter den Büchern, den Romanen, es den Lesegenuss erhöht, wenn man auch Musik aus der Zeit dazu hört. Ne? Also wenn ihr Faust lest, wird es viel toller, wenn ihr Musik hört aus der Zeit, als die komponiert wurde, als Goethe Faust geschrieben hat oder gelebt hat. Ich sag da mal, ich kann damit nicht viel anfangen tatsächlich. Auf der anderen Seite, ich hasse es, wenn Leute mir Musik vorspielen. Das machen manche Menschen, Freundinnen und Freunde, sagen, hör dir das mal an, und kaum sind zwei Zeilen gesungen. Hör mal, hör mal, hör mal, das wird das ganz toll. Da muss man, der Text ist so großartig, die Melodie, wie der das macht und so. Okay, das ist ganz schlimm. Entweder soll ich mir die Musik anhören oder du willst mir was drüber erzählen. Ganz schwierig, das hasse ich tatsächlich wie die Pest, ja. Das geht gar nicht, aber das glaube ich, da sind wir uns einig. Ja. Und wo ich Musik richtig geil finde, ist, wenn sie live gemacht wird. Ja. Also, ich gehe nicht viel auf Konzerte, weil ich auch Menschenmassen nicht so doll finde. Ist meistens ein endloses Gedränge, aber wenn sie live gemacht wird, dann ist es richtig toll. Also dann genieße ich das auch echt, wenn ich gucken kann, wie die Leute Instrumente spielen oder wenigstens an ihren Mischpulten stehen und was machen. Das ist nochmal ganz was anderes. Also das mag ich dann schon auch, aber das habe ich halt auch echt selten. Mhm. Von daher, ja. Finde ich es ganz toll, dass du mich trotzdem lieb hast. Ah. Und gut, das kommt jetzt in den Ofen, der Streuselpups. Genau, der ist so ein bisschen vorgeheizt. Ich erkläre auch gleich, warum. Also natürlich, weil man Ofen immer vorheizen sollte. In diesem Fall ist es aus praktischen Erwägungen. Wir machen ja noch Kürbissuppe, das haben wir ja schon angekündigt. Genau. Mit dem Kuchen durch. Mit dem Kuchen sind wir durch. Und dann machen wir nämlich jetzt wieder ein bisschen Musikpause. Wir hören uns gleich wieder. Was haben wir denn jetzt noch als nächstes auf dem Plan? Wollen wir erst den Ketchup machen oder erst den Kürbis? Ich würde, glaube ich, erst den Ketchup machen. Machen wir erst den Ketchup. Warum machen wir Ketchup? Wir machen Ketchup, weil wir zum Geburtstag eingeladen sind, wofür wir auch schon den Streuselkuchen machen. Und der Ketchup wird aber das Geburtstagsgeschenk. Selbst gemacht der Ketchup. Der ist echt lecker. Das ist Gewürzketchup. Das heißt, das ist nicht nur Tomate und Zucker, sondern da sind noch Vanille und Zimt und Zwiebeln und Knoblauch und Zitronensaft ein bisschen und so drin. Sehr, sehr lecker. Ich bin da irgendwann drauf gestoßen. Ich habe einen Kumpel in Esslingen hier, das ist gleich um die Ecke von Stuttgart. Wo auch die schöne Sammlerecke ist. Genau. Die Comic-Sammlerecke. Und der grillt total gerne. Der lädt mich total gerne dazu ein, was ich großartig finde, weil ich gerne gegrilltes esse. Fleisch. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du machst die Burger. Er hat die auch wirklich komplett selber gemacht. Also er ist, hat sich frisch Fleisch durch einen Fleischwolf drehen lassen beim Metzger, hat die Burger-Buns selber gemacht. Wir haben Tomaten und Zwiebeln alles frisch aufgeschnitten. Und ich habe halt vorher gesagt, okay, ich mache den Ketchup selber. Er hat noch eine Chili-Soße selber gemacht. Und der ist richtig lecker, der Ketchup. Ich mag den total gerne. Man kann da, das finde ich ganz vorteilhaft, selber dosieren, wie viel Zucker man da reinmacht. Weil es gibt ja in verschiedenen Fernsehsendungen oder ähnlichen gab es ja immer schon mal Bilder, so wie viel Würfelzucker ja, in Ketchupflaschen und so. Genau. Ne? Diese Türme, was in Cola, in Zucker, in sonstigen, in Zucker drin ist. Genau. Wie viel Zucker ist in Zucker drin? Ganz viel Zucker. Genau, ein Ketchup und so. Das kann man halt selber dosieren, wenn man das selber macht. Und außerdem ist es, finde ich, so Verbrauchsgeschenke einfach richtig, richtig gut. Zumal der Beschenkte, den wir beschenken wollen, auch so Hobbys hat, wo man entweder aus finanziellen Gründen oder aus praktischen Gründen nicht wirklich was schenken kann. Also Wanderschuhe verschenken ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, das muss jemand anprobieren. Da musst du jemanden an der Hand nehmen, ne? Und genau. Dann gehst du nach Deutschland und sagst, so, wie suchst du dir mal ein paar Schüchen aus? Genau. Und weil der tatsächlich selber gerne auch grillt und isst und überhaupt, haben wir gesagt, gibt's ein kulinarisches Geschenk und deswegen machen wir Ketchup für ihn. Genau. Ich habe in meinem Leben noch nie selber Ketchup gemacht, also Tomatensoße ja, auch aus frischen Tomaten und frischen Zutaten. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen, es ist kein Hexenwerk. Was wir als erstes machen sollten... Muss ich schon wieder Tomaten schneiden? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber da, ich habe auf deinem Geburtstag im Sommer wie ein Weltmeister für das war's Gazpacho, was wir da gegessen haben. Bruschetta. Bruschetta. Gazpacho plus Bruschetta ist doch alles Tomatenmasch. Genau. Bruschetta habe ich, ich glaube, mindestens 20 Tomaten geschnitten. Genau, das hat er getan. Was wir jetzt als erstes brauchen, also die müssen nachher auch geschnitten werden. Ich würde die aber vorher häuten. Das heißt einmal ab heiß ab. Richtig, vorher einritzen und dann einmal kurz in heißes Wasser. Damit das. Das heißt, wir nehmen euch aber dann dazu mit in die Küche. Wir nehmen euch mit in die Küche. Genau. So, jetzt sind wir hier in der Küche. Das ist auch ähnlich wie bei mir zu Hause. Sehr nah am Wohnzimmer. Ja. Praktisch der identische Raum. Genau. Ist das hier noch warm? Nein, okay, dann können wir es hier liegen lassen. Genau, da ist alles gut. So, welchen Topf brauchst du? Dann sollte. Die beiden kleinen sollten trotz der Menge reichen. So, zum Abgießen ist die Kasserolle besser. Da ist einmal warmes Wasser rein. Genau. Tomaten häuten, dann werden die nachher in Stückchen geschnitten, tatsächlich ein wenig. Und man kann sie entkernen, man kann die Kerne aber auch drin lassen. Also ich finde es echt nicht tragisch, die Kerne da drin zu haben. Genau. Im Prinzip sind die Zutaten für diesen Ketchup frische Tomaten, getrocknete Tomaten, eine rote Zwiebel, eine Messerspitze Zimt, ein bisschen Vanille, Zitronensaft, ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker, Balsamico-Essig und ich glaube, das war's. Okay. Und das machen wir jetzt. Und weil ich weiß, dass mein Schatz nicht gerne Zwiebeln schneidet, werde ich das machen mit der roten Zwiebel. Wobei die roten Zwiebeln gehen, aber das trotzdem schneiden. Gut. Und ich habe natürlich die Zutatenmengen-Dingens da im Nebenzimmer liegen lassen. Wir brauchen 200 Gramm Tomaten. War das nicht in einem Buch? Nee, es war ein einzelner Zettel, der vorher da immer an der Dunstabzug. Die hat da bis eben noch gehangen. Ja, den habe ich vorhin abgemacht, als wir die Einkaufsliste geschrieben haben. Ja, dann muss er doch irgendwie hier liegen. Ja, wir haben mit der Einkaufsliste drüben geschrieben, deswegen lasse ich jetzt drüben liegen lassen. Aber ich habe es nicht mehr gesehen. Ist das in meinen Papierstapel gelandet? Ja! Hast du ihn? Ich habe einen Zettelstapel, ich kenne diese Zettelwirtschaften teilweise, ne? Also ich weiß nicht, meine Mama ist da relativ ordentlich, aber meine Oma sammelt, glaube ich, so, die reißt dann aus Zeitschriften Rezepte ja, raus. Und meine Oma hat in ihrem Gewürzschrank so ein kleines Pappbrettchen mit so einer Büroklammer dran gehabt, wo sie also wirklich sämtliche grundlegenden Rezepte drin hatte. Und diese Butterstreusel, die du machst, ne, also die wir gerade gemacht haben, wo du eben bei Twitter reinguckst, das eben zusammenrühren. Wenn meine Oma diese Butterstreusel gemacht hat, hat die immer diesen Zettel rausgesucht und drauf geguckt, was mache ich als nächstes? Und hat das auch abgemessen, aber immer auf einem Zewa. So wirklich immer reingeschüttet in den Topf und dann durchgerührt. Und das war wirklich immer dieses gleiche Mäppchen an Zettelchen. Da waren aus Zeitschriften aus Kochbüchern abkopiert oder aus dem Internet ausgedruckt Dinge dabei. Und also das ist ganz faszinierend. Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, wenn man nicht gerade Dinge nur im Kopf hat. Ne? Genau. Abheften ist total gut. Meine Zettel fliegen alle durcheinander. Aber ich habe den richtigen wiedergefunden. Da steht jetzt nur die halbe Menge drauf. Wir nehmen also die doppelte. Könntest du doch mal eben einmal vorlesen. Soll ich das einfach doppelt vor? Lies es einfach doppelt vor, genau. 200 Gramm Tomaten, 100 Gramm getrocknete Tomaten, eine rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, Ja, ist ordentlich. 2 Esslöffel Zucker, 8 Esslöffel Aceto Balsamico. Ah, das ist einfach nur Balsamico-Essig, ne? Genau. Aceto ist Säure. Essig. Genau. 1 Teelöffel Salz, 1 gebratene Chili. Getrocknete Chili, hast du sowas? Ja, habe ja. ich. 1 Messerspitze, 2 Messerspitzen Zimt, Vanille. 4 Teelöffel Zitronensaft und 60 Milliliter Wasser. Genau. Den Knoblauch kann man natürlich nach Lust und Laune dosieren. Ich mache meistens einen Ticken weniger. Mhm. Weil ich weiß, dass die Leute, die es kriegen, nicht ganz so viel Knoblauch mögen. Ja, genau. Genau, also da werden wir uns mit einer behelfen, obwohl eigentlich 2 angegeben sind, aber das macht nichts. Ich hole mal noch in die Küche rein, dass wir einen ungefähren Eindruck haben, wie viel 200 Gramm von den Tomaten sind. Oh, Entschuldigung. Hast du dich gerade bei der Küchenwaage entschuldigt? Ja, ich entschuldige mich auch bei Laternenfehlen, gegen die ich laufe. Ich entschuldige mich ständig. Das tut mir leid. So, das sind jetzt 239 Gramm, dann ziehen wir ein bisschen was von den Kernen und diese hier Blütenstielansätze ab und so, das passt dann. Du musst die Kerne nicht mit reintun. Ach, egal, machen wir. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist egal. Ich will jetzt eine halbe Tomate damit reinschmeißen. Machen wir jetzt 3 Tomaten. Also bei uns sind jetzt 3 Tomaten, 239 Gramm. Und ich als diejenige, die diesen Ketchup schon mal gemacht hat, entscheide, dass das passt. Das ist immer wichtig, dass man eine entscheidende Person dabei hat. Ja. Das ist entscheidend. Einer muss ja die Entscheidung treffen. Richtig. Er muss ja noch ausbaden, wenn es nicht passt am Ende, aber egal. Die Tomaten müssen das ausbaden. Das stimmt. Wir müssen jetzt auch erstmal baden. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Das hätte man auch mal vorbereiten können mit dem Wasser, ne? Das hätte man... Wir haben andere Sachen vorbereitet, aber das muss man nicht. Ja, schlau. Ganz toll. Super. Diesen wabbeligen Kürbis hier, diesen Topf finde ich auch wahnsinnig witzig. Genau. Kürbis ist in meinem Kopf immer so was wahnsinnig Hartes und Unnachgiebiges. Ist es auch, das habe ich schon vorbereitet. Ja, der war jetzt eine Stunde im Backofen. Länger. Bei 100 Grad. Also der Witz ist, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie so einen ganz harten Kürbis zu schneiden und euch dabei irgendwie die Finger zu brechen, die Messer und Brettchen zu versauen oder irgendwas, steckt den einfach bei 100 Grad in den Ofen. Eine Stunde ungefähr würde normalerweise ausreichen. Das ist wie bei Ofenkartoffeln. Die werden ja auch weich im Ofen. Kürbis hat eine ganz ähnliche Konsistenz. Und das ist einer meiner Lieblingstricks tatsächlich. Kürbis erst backen. Der war jetzt sehr lange drin. Deswegen ist er sehr weich. Wir werden dann nachher aber auch sehr leichtes Spiel haben, den klein zu machen für die Kürbissuppe. Was ich persönlich sehr angenehm finde. Okay. Wir hatten das schon erwähnt mit der kleinen Arbeitsfläche, oder? Ja, wenn wir mal zusammenziehen, kriegen wir viel Arbeitsfläche. Genau. Große Arbeitsfläche. So, ich fange mal mit der Zwiebel an. Du kannst mal die Tomaten an der Spitze da einritzen. Dass da so ein bisschen dann, wenn das. Einfach nur so hier kann man. Einfach nur so ein Kreuz reinritzen, genau. Einmal, dass die Haut, genau, eine Chance hat, sich zu. Gebe ich dir das Messer auch sofort wieder? Nee, ich nehme einfach mal was. Ich habe ja mehr als ein Messer. Man glaubt es kaum, aber in Haushalten, in denen viel gekocht wird, gibt es mehr als ein Messer. Aber ich brauch's gleich nicht mehr, deswegen. Ach so. Aber ich mag zum Zwiebelschneiden lieber mein großes Messer. So ein Hackebeil-ähnliches. Möchtest du davon noch ein Foto machen? Nö. Nee, möchte ich nicht. Ich habe so ein Hackebeil, also so ein bisschen wie diese chinesischen Hackebeilchen, ne, zum Kochen. In dem schneide ich total gerne Zwiebeln. Was einfach schön schnell geht und ich mir damit weit seltener an die Finger schneide als mit den kleinen Messern. Und wenn, dann merkt man es nicht so doll, weil es dann sofort alles ab ist. Richtig. Das sind dann bloß noch Phantomschmerzen. Genau. Ich finde es echt krank, so Sachen selber zu machen, die man eigentlich auch kaufen kann. Genau. Ja. Wir haben bevor ich jetzt wieder hergekommen bin, hatten Kathi und ich haben eine kleine Auseinandersetzung zum Thema Rosenkohl. Ich habe also als komplette Rosenkohl-Faschistin auch geoutet habe und sagte, nein, das kennen wir nicht ins Haus und das fände sie total ekelig. Und ich habe halt aus meiner Kindheit, weiß ich halt, dass ich Rosenkohl total gerne mag. Und habe sie dann mehr oder weniger dazu verdonnert, auch mit mir dann zumindest einmal gemeinsam Rosenkohl essen zu müssen, zu sollen, zu wollen. Was sich dann ja aus einer Freundschaft zu mir, möchte ich sagen, dazu bereit erklärt. Aber ich will mal so sagen, wenn ich das Zeug nicht zu früh vom Herd genommen hätte und der Rosenkohl gar gewesen wäre, es hätte sehr gut geschmeckt. Also es war so auch sehr gut essbar. Also ich fand es tatsächlich überraschend lecker. Es schmeckte überhaupt nicht wie der widerliche Rosenkohl, den ich aus meiner Kindheit kannte. Der war wirklich widerlich. Ich habe mich da immer mit Händen und Füßen gegen gewehrt, egal welche Tricks meine Eltern aufgefahren haben. Sie haben mich Gott sei Dank auch nicht allzu oft dazu genötigt. Also meine Mama hat dann auch tatsächlich, die ist die größere Rosenkohl-Fanatikerin bei uns in der Familie, die hat dann relativ zeitig angefangen, Rosenkohl halt in Restaurants zu bestellen, wenn es da welchen gab, und ansonsten ihn zu Hause nicht zuzubereiten. Hat auch dankenswerterweise darauf verzichtet, ihn an irgendwelche Suppen mit ranzuschmeißen, was ich nicht von allen aus der Verwandtschaft behaupten kann. Also ich erinnere mich tatsächlich an sich sehr leckere Hühner- und Nudelsuppen, die dann leider dadurch verdorben wurden, dass da massenweise Rosenkohl drin rumschwamm. Ich kann mich aber sagen, das geht gar nicht. Von daher ging es, aber es war jetzt tatsächlich relativ lecker und ich mochte den tatsächlich so noch recht knackig, wie er war. Ja, aber der hatte also... Er hätte noch einen Ticken... Selbst die Weichen waren noch zu hart. Also Rosenkohl aus meiner Kindheit kenne ich tatsächlich als Rosenkohl Pfanne. Da waren dann Kartoffelstückchen drin und Fleischbällchen im Verhältnis, weiß ich nicht, zwei Teile Rosenkohl, ein Teil Hackfleisch und dann eben Kartoffelstückchen dazu und dann in so einer hellen Sahnesoße, Rahmsoße. Das hat mein Vater damals immer gekocht, als ich noch klein gewesen bin. Und das habe ich einfach wahnsinnig gerne gegessen. Und irgendwann kriegte ich dann, je älter ich wurde, kriegte ich eben mit, dass die Leute halt gesagt haben, nee, Rosenkohl geht gar nicht. Ich kann mir das bis heute nicht erklären, weil Rosenkohlpfanne für mich damals das Nonplusultra gewesen ist. Ich habe tatsächlich erst die Fleischbällchen rausgegessen, um mir den leckeren Rosenkohl zurückzubehalten. Ja. Ich habe mich zu dem Rosenkohlgericht eigentlich hauptsächlich wegen der Fleischbällchen überreden lassen. Ich dachte, okay, zur Not halte ich mich an das Hackfleisch und die Kartoffeln. Andernfalls hätte ich, glaube ich, auch nicht zugestimmt, Rosenkohl zu essen. Ich hätte es wahrscheinlich bereut. Also ich finde es echt lecker, ist gut geworden. Wir haben das natürlich ganz anders zubereitet als mein Vater, weil ich das Rezept nicht mehr auftreiben konnte. Und sollst du schon wieder rausnehmen, weil die sind, glaube ich, schon relativ gut gehäutet. Genau, die sind sehr gut gehäutet. Genau. Rest einfach noch abzupfen. Sehr gut. So, weil der kann noch im Moment. Wir haben es ein bisschen anders gemacht und das Hackfleisch dann war jetzt ein bisschen zu lange. Also Kathi hat sich schon noch ein bisschen geziert, also sie war jetzt nicht so mega begeistert. Ja. Deswegen haben wir es nicht gleich sofort gekocht, aber insgesamt für den ersten Versuch selber Rosenkohl zu kochen, ist es ganz gut geworden. Ja. Und der Vorteil ist, woran ich mich tatsächlich hauptsächlich erinnere, wenn es mal zu Hause Rosenkohl gab, war, dass es halt irgendwie wochenlang nach Rosenkohl stank in der Wohnung. Ja. Also es ist ja sowas, was viele echt davon abhält, zu Hause Rosenkohl zu machen. Wenn man den so richtig gar kocht, im Topf, im Wasser, wie auch immer, dann riecht das bestialisch nach diesem Rosenkohl. Und diesen Geruch wird man ewig nicht los. Ja. Der hängt in der Wohnung drin und wir haben es ja gerade schon erwähnt, meine Küche grenzt direkt ans Wohnzimmer. Es ist praktisch ein Raum. Es ist ein Raum, ein langgestreckter. Und ich, so meine Begeisterung dafür, im Wohnzimmer wochenlang Rosenkohlgeruch hängen zu haben, hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Aber es riecht überhaupt nicht nach Rosenkohl, so wie wir den gemacht haben. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wenn wir ihn richtig gemacht hätten, dass es in jedem Fall dass sowohl der Geschmack als auch der Geruch intensiver gewesen wären. Also ich denke schon, dass deine Begeisterung eventuell ein bisschen weniger wäre, wenn wir es richtig gemacht hätten. Aber selbst dann wäre es wahrscheinlich kein Beinbruch gewesen, weil es ist halt echt lecker. Vielleicht muss man... Es ist ja auch so, dass sich im Alter, wenn man älter wird, erwachsen wird, auch die Geschmacksnerven ändern und das, was man einem schmeckt, dann sich auch verändert. Und ja, also ich weiß davon aus, dass bei mir eine Mischung aus beiden war. Also sowohl dieses Rosenkohl noch halb roh und nicht ganz rausgekocht, diese Geschmacksstoffe, oder nicht ganz reingekocht, sage ich mal, nicht ganz gelöst. Und eben auch tatsächlich ein höherer Toleranzwert für Rosenkohl-Aroma. Er hat mich tatsächlich, was habe ich gesagt, eine Mischung aus Blumenkohl und, keine Ahnung, noch irgendwas hat er mich erinnert vom Geschmack her. Ja, ich erinnere mich nicht mehr. So hörst du mir zu, ja, ja. Nee, das ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Ja, das war vorgestern. Für mich ist das eine Woche. Nee, aber also es war tatsächlich, man kann es nochmal versuchen mit Rosenkohl. Wenn so was, die Tomaten habe ich jetzt gehäutet. Gehäutet, sehr gut. Jetzt müssen wir die eigentlich ein Stückchen schneiden. Also die Häute können weg, die brauchen wir nicht mehr. Gibst du mir so ein Zebra? Ja. Weil ich muss einfach bei dir auf den Haufen. Wir machen auch kein Foto für euch, wie das hier aussieht nach dem Kochen. Ne, sowieso nicht. Ja, unterhalte du doch mal die Leute noch ein bisschen. Ich gehe mal hier rüber und schneide das, was wir haben. Genau, ich unterhalte euch, während ich den Knoblauch schneide und dabei versuche, mir nicht in die Finger zu hacken. Okay. Das wird total lustig. Genau. Der Ketchup ist im Prinzip auch jetzt in der Zubereitung nicht irgendwie aufwendig. Also es gibt ja Gerichte, wo man erst das eine so und so lange köcheln lassen muss und dann das andere so und so lange. den Ketchup, einfach diese Zwiebeln könnt ihr grob in Würfel schneiden. Also die müssen jetzt nicht super fein sein. Am Ende wird eh alles püriert. Macht euch also beim Schneiden nicht zu viel Arbeit. Den Knoblauch habe ich jetzt auch einmal grob durch quasi. Ich bin in Scheibchen geschnitten und hack den jetzt grob. Der Pürierstab wird's richten am Ende. Und dann wird das einfach ein bisschen Öl angebraten. Ich mache das gleich in dem Öl, in dem die getrockneten Tomaten eingelegt sind. Also wir haben nämlich die getrockneten Tomaten in Öl. Und dann hat man da gleich schon mal noch ein bisschen diesen Tomatengeschmack drin. Und wenn die angedünstet sind, die Zwiebeln und der Knoblauch, oder so ein bisschen angeröstet auch, kommen getrocknete Tomaten dazu und die frischen Tomaten. Das Ganze wird mit dem Balsamico-Essig abgelöscht und dann mit den Gewürzen noch ein bisschen verfeinert aufgekocht. Die Chili kommt noch dazu, der Zitronensaft und das Wasser. Wenn es so ein bisschen eingekocht ist, dann wird es püriert. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht voll spritzt, weil das verdammt heiß wird, das Zeug. Das sieht sehr gut aus, was du da machst. Ja, Tomatenschneiden kann ich aber in der Übung. Sehr gut. Ja, schon. Ich habe dich ja sehr lange üben lassen. Wir machen einfach ein bisschen was davon ran und fertig. Bei dem Ketchup wieder ist auch nicht ganz so wichtig, dass man da irgendwie alle Sachen exakt abmisst, finde ich. Es sollte einfach nicht zu viel von allem, was Gewürz ist, sein. Das soll immer noch Ketchup sein. Also ja, Gewürzketchup, aber immer noch Ketchup. Von daher sollte das passen. So, da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Während die da so ein bisschen vor sich hin schmurmeln, werde ich ein paar von den Tomaten, von den getrockneten hacken. Man kann das natürlich auch, das mache ich meistens, wenn ich alleine koche tatsächlich, einfach alles vorbereiten. Ne? Also ich verteile dann immer alles schon kleingeschnitten in Schälchen, dass ich bloß noch dazu schütten muss. Geschnittenen Tomaten. Hervorragend. Dann würde ich dir das Rühren im Kopf überlassen. Ich bin echt rühren. Ja, nicht so rühren. Halbes Glas getrocknete Tomaten. Man hört es wahrscheinlich gerade nicht, weil es so zischt. Muss ich über das Zischen drüber reden? Ja, schon. Okay, dann werde ich mich darum bemühen. So, dann kannst du da die Tomaten reinschmeißen. Können schon rein? Ja, Alles reinmatschen. Alles reinmatschen. Genau, ein bisschen anschmurgeln lassen. Sieht ein bisschen aus wie Hundefutter. Ja, ein bisschen. Setto Balsamico. Arriva, arriva. Das ist die hier. So, und ich trickse immer ein bisschen. Ich mache einen Ticken weniger Zucker rein, weil ich keine einzige Vanille habe. Und wenn Vanillezucker auskratzen, nehme ich ein Päckchen Vanillezucker. Vanillezucker, da ist er wieder. Der allmächtige Vanillezucker. Der Gott der modernen Küche. Sollten die Diätbewussten unter euch übrigens überlegen, den Zucker ganz wegzulassen, muss ich euch sagen, ist das eine blöde Idee. Weil alles, was mit Tomate gemacht wird, viel besser schmeckt, wenn man Kleckszucker ranmacht. 2 Esslöffel, genau, weil wir aber schon den Vanillezucker dran haben. Machen wir mal 3,5 Teelöffel. Ich kann den Teelöffel noch einfach. Also anstelle von 2 Esslöffel Zucker machen wir 3 Teelöffel Zucker und den Vanillezucker. 3,5 Teelöffel? Genau. Kaffee ist alles. Und dann? Es gibt keinen Kaffee mehr, habe ich kurz gedacht. Zimt, ne? Zimt habe ich hier wieder hingestellt. Hast du wieder hingestellt? Hier ist der Zimt. Ist der Zimt. Da soll jetzt eigentlich eine Messerspitze ran. Also ein Lichter. Butter wird ja auch nur in Lichter bemessen. Und man kann auch einfach so ein Kleckschen in der Handfläche abmessen und reinstreuen. Genauso macht das Rostlichter mit der Butter. Genau. So, Zitronensaft haben wir hier. Da brauchen wir 4 Teelöffel. Hatte ich nicht eben ein Teelöffel? Der war es nicht so gut umgedreht. Nicht für den Zitronensaft? 1, 2, 3, 4. Ich kann schon bis 4 zählen. Juhu! Ab der 5 wird schwierig. Ja. Das solltest du noch nicht sagen. Entschuldigung! So, deswegen musst du jetzt auf die Löffel Balsamico zählen. Wir müssen auf 8 kommen. 8. Schaffst du das? Okay. 0. Geh los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Passt. Und was sagst du vom Aroma her? Riecht fantastisch. Ich würde es so essen. Nee, wir wollen es ja verschenken. Ja, ist schon klar, aber ich könnte mal kurz auch so schon essen. Man könnte auch so schon essen. die Chili ist getrocknet, deswegen kann man die ganz gut zerreiben. Da muss man immer dran denken, wenn man die Chili zerreibt, dass man das dann blank an den Fingern hat quasi. Und die sehr gründlich waschen sollte. Am besten vorher noch kurz mit Öl abreiben. Auf jeden Fall, bevor ihr euch damit in die Augen fasst. Weil es ist Chili. Chili Power! Ich weiß nicht, wie viele Skurrilen da dran sind, aber... Skurril. Skurril? Skurril. Ich dachte immer, es heißt Skurril. Skurril ist, wenn du aussiehst wie eine Chili. Hast ja Skurril. So, jetzt Skurril. Brauchen wir noch 600 Milliliter Wasser. Nee, 60. Wie viel? 60. Genau. 600, meine Güte. Das wäre ein sehr dünner Ketchup geworden. Das würde sehr dünner. Dann müssten wir sehr lange einkochen lassen, ja. Sagen wir mal knapp über 50, ne? Ich habe hier leider so einen Messbecher, der das irgendwie nicht akkurat wiedergibt, aber das macht nichts. In meiner Küche zu zweit kochen, da gibt es immer was von Ballett. Man braucht eine ausgefeilte Choreografie. So, jetzt kannst du, glaube ich, den Herd auch schon ausmachen. Oh, wir haben das Salz noch vergessen. Salz sollte auch noch an müssen. Und das Ganze unter ständigem Bemühen in den Ausguss geben. So ist es. Es gibt übrigens, das finde ich ja total, eins meiner Lieblingsbücher ist von... Teelöffel. Ist von Axel Hacke. Wortstoffhof heißt das, so wie Wertstoffhof nur mit Wortstoff. Wortstoffhof, okay. Ich glaube, da hat er auch eine Rubrik drin, wo es um übersetzte Rezepte geht, die irgendwie kurios übersetzt wurden. Okay. Und da ist eins dabei, das geht ungefähr über anderthalb Seiten, dieses Rezept. Und das letzte lautet, also lauter kuriose Anweisungen schon wirklich. Und das letzte Anweisung lautet, nach 20 Minuten reisen Sie ab. Reißen Sie ab. Ich dachte, ja, nachdem was wir vorher gemacht haben, ist das auch besser. Es ist schon viel Spaß. Also so Übersetzungen finde ich auch immer großartig. Genau. So, jetzt hat das Ganze eine ziemlich dunkelrote Farbe angenommen. Das liegt an dem Balsamico-Essig. Genau. Das wird auch nicht mehr viel heller tatsächlich. Wir pürieren das Ganze. Ich habe es schon ausgemacht. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir es noch von der Herdplatte runternehmen. Also sobald es püriert ist, neigt auch dazu anzubrennen. Hervorragende Assistenz durch meinen Freund. So lobe ich mir das. Sag das nochmal, das Mikrofon war weit weg. Hervorragende Assistenz durch meinen Freund. Dankeschön. Bitteschön. Das gibt eine Belohnungsschokolade heute Abend. Oder Chips. Oder. Ja. Vielleicht kriegst du sogar ein richtiges Abendessen. Vielleicht. Als ich das allererste Mal gemacht habe, habe ich auch ein Foto gemacht und in den sozialen Netzwerken gepostet. Die Mütter aus meinem Bekanntenkreis der sozialen Netzwerke. Ich sag jetzt nicht, woran mich das erinnert. Hashtag Windel. Hashtag Windel. Super. Super. Ganz toll, dachte ich. Aber es hat super lecker geschmeckt. Ob der Kuchen gut ist? Dann sag das doch. Du hast. Also Kathi hat gerade auf den Kuchen gesagt, Kuchen. Oh, der ist aber schon gut angeknuspert. Ich würde sagen, der Kuchen ist fertig. So, der Ketchup ist nun püriert. Du hattest gerade noch angehoben. Wegen des Behältnisses. Genau, also wenn ihr den auch selber macht und nicht gleich aus dem Topf raus verbraucht, überlegt euch gut, wo ihr den reintut, weil Glasflaschen zum Beispiel lassen sich ganz schlecht ausdrücken. Genau. Also entweder Marmeladengläser oder sowas, irgendwas, was eine große Öffnung hat, wo man mit Würfeln reinkommt, oder irgendwas, was aus Plastik ist, wo ihr so ein bisschen drücken könnt, einfach, dass das kommt. Dann müsst ihr halt gucken, was ihr da so habt. Eine alte Duschgelflasche. Würde ich halt ein-, zweimal ausspülen vorher. Genau. So, in der Zwischenzeit haben wir den Kuchen anbrennen lassen. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Das ist ja immer der Vorteil von meinem... Röststoffe sind Geschmacksstoffe. Nee, der Vorteil von meinem Ofen ist ja auch, wenn es von außen verbrannt aussieht, die Ofenklappe ist so leicht getönt. Wenn man es dann aufmacht, kommt dieser erleichternde Moment, oh, so schlimm ist es nicht. Okay. Ich hatte auch irgendwo Backhandschuhe. Ist dann dieser Arbeitsschritt jetzt vorüber? Das ist jetzt vorüber. Also so Kuchen als auch... Ketchup sind jetzt im Prinzip fertig. Der Ketchup muss noch abgefüllt werden. Ne, das ist absolut. Das Schwarze kann man abschneiden. Das Schwarze kann man abschneiden. Ja. Gut. Ich weiß zwar nicht, warum das schwarz geworden ist, sehr egal. Aber die Streusel sehen super aus oben drauf, ne? Ja, das stimmt. Das ist vielleicht doch die Marmelade gewesen. Mal gucken. Keine Ahnung. Oder es war zu heiß eingestellt. Wer weiß. Gut, dann hört ihr jetzt noch ein bisschen weihnachtliche Musik. Und wir hören uns dann wahrscheinlich gleich wieder, wenn wir die Kürbissuppe kochen. Genau. Ja, dann bis gleich. Kürbissuppe. Als nächstes machen wir den Kürbis kalt. Obwohl er warm ist. Jetzt erst recht. Er ist schon halb tot. Ja, wir haben ihn weich gekocht. Gebacken dazu quasi, sagen. Genau. Das ist ein Hokkaido. Warte mal, die Wurst da weg. Ein Hokkaido-Kürbis, hast du gesagt. Genau, ein Hokkaido-Kürbis. Die haben den Vorteil, dass man da im Prinzip die Schale mitessen kann, wenn man das möchte. Man muss den also nicht umständlich schälen, was wir aber in diesem Fall machen werden. Weil das habe ich schon gesehen, bevor ich ihn in den Backofen gesteckt habe. Die sah einfach nicht besonders doll aus, die Schale. Okay. Auch das geht aber wesentlich leichter, wenn der schon vorgebacken ist. Wir müssen immer noch... Oh. Schmier, genau. Der ist sehr weich, er hat so Kartoffelbrei-Konsistenz gerade. Wir haben ihn wirklich sehr lange im Ofen gelassen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Kerne rausholen. Das ist ja immer so bei Kürbis. Würdest du mir mal einen großen Löffel holen, Schatz? Ja, tue ich. Und dann können wir das aber ganz leicht tatsächlich und relativ dünn vor allem... Ich gebe jetzt mal den Löffel ab. Genau, aus der Schale schaben. Und du könntest mir auch bitte nochmal, ich habe das logistisch falsch gemacht, den großen Topf herholen, wo bereits geschnittenes Suppengemüse drin ist. Also ich habe in dem Fall, weil es eine klassische Kürbissuppe wird, eine Möhre, eine große und ein kleines Stück Sellerie geschnitten und eine Zwiebel. Also sehr ergiebig ist das nicht, weil natürlich jetzt irgendwie so zwei Drittel dessen, was in so einen Kürbis reingeht, schon einfach wegschmeißt. Ja, das ist aber normal. Also die Kerne nimmst du nie mit. Also okay. Dieses ganze Faserige und so, das schabst du eigentlich immer raus. Deswegen ist tatsächlich sind Kürbisse nicht so ergiebig in dem Sinne. Aber lecker. Und der Vorteil, wenn ihr so ganz leicht baut, ich kann ja wirklich wie Brei reingießen. Aus der Schale raus schaben mit dem Löffel, ohne dass es wirklich anstrengend wäre. Ich weiß, dass ich, als ich klein war, haben wir auch mal Kürbis verarbeitet. Auch zu Halloween haben wir auch Kürbissuppe davon gemacht, Kürbisbrot von dem Fleisch. Und wir haben die Kerne aber hinterher gebacken. Das kann man auch machen. Also das würde ich mit denen jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Aber es ist tatsächlich, und Schnitzen geht natürlich auch nur, wenn der Kürbis nicht vorgebacken ist. Also man kann ihn auch dann noch schnitzen, aber es hält halt nicht. Ne? Also das sieht jetzt ein bisschen jämmerlich aus, ein bisschen matschelig. Es ist ein Schlachtfeld. Ja. Nennen wir das Kind beim Namen, es ist ein Schlachtfeld. Massaker. Ein Massaker, genau. Aber es hat halt den Vorteil, wir müssen uns nicht mit irgendwie hartem Kürbis und harter Schale von hartem Kürbis rumschlagen. Ich kann mich daran erinnern, dass das damals ein großer Spaß war, das alles irgendwie rauszuholen und reinzuschneiden in den Kürbis und den ausgehöhlten Kürbis dann auch tatsächlich mit dem Gesicht zu verzieren. Also das habe ich auch schon gemacht, das mache ich auch sehr gerne. Es gab bei uns, als ich klein war, nicht. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass meine Mama Kürbis nicht mochte. Vielleicht gab es auch einfach in der DDR damals kein Halloween. Halloween gab es sowieso nicht. Also ich glaube, dieses Kürbisschnitzen wäre sowieso nicht in Frage gekommen. Ich habe aber tatsächlich auch Kürbis als Gericht erst sehr spät kennengelernt. Ja. Meine Mama hat mir nämlich erzählt, sie hat früher immer nur sauer eingelegten Kürbis bekommen. Und sauer eingelegter Kürbis, du verziehst schon das Gesicht, das genau. Das klingt schon irgendwie scheiße. Das klingt schon scheiße, genau. Das hat wohl auch so geschmeckt. Und deswegen gab es bei uns lange keinen Kürbis. Und erst vor ein paar Jahren sind wir bei Kürbissuppe wieder auf den Geschmack gekommen. Meine Mama hauptsächlich dadurch, weil wir ein Rezept für eine asiatische Kürbissuppe haben mit Ingwer und Kokosmilch. Aber da du ja nicht so ein Fan von Kokosmilch bist und von Ingwer auch nicht. Das Kokosmilch überdeckt halt so ziemlich alles vom Geschmack. Das ist... Nee, Kürbis schafft es nicht. Also okay. Kürbis schmeckt dann noch mehr, aber wir haben auch gar keine Kokosmilch. Wir machen jetzt eine traditionelle. Und Ingwer magst du ja auch nicht, der käme da auch mit ran. Ich kein Ingwer mag, aber ich bin halt eben nicht so ein großer Fan. Ja, weil in dem Fall wäre es tatsächlich sogar kandierter Ingwer. Also wenn ich gezwungen würde, Ingwer zu essen, man würde mich damit nicht foltern können. Also so schlimm ist es nicht, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich stehen lassen. Auch bei dem Sushi lasse ich den Ingwer immer stehen. Ja, was mich sehr freut, weil ich mag den. Beim ja, Sushi. Das soll ich dann komplett geschnabuliert. Ja, dafür überlasse ich anderen gerne das Wasabi. Das ja, ich auch. Ich nicht so sehr gerne. Bin ich so schärferesistent? Nee. Oh ja, das haben wir festgestellt. Wir haben ganz leckeren Ketchup, Tomaten, irgendwas geschenkt bekommen von einer Freundin Lara aus Berlin. Genau, wir haben so ein Päckchen geschenkt bekommen mit so Berlin-typischen Lebensmitteln. Da war noch eine Flasche Bier dabei, ne? Da war eine Flasche Bier dabei. Schatz. Kann man das damit in die Suppe reintun? Das könnte man, weiß ich nicht, Kürbis-Biersuppe habe ich noch nicht gegessen, aber man könnte es aufteilen auf zwei Gläser und dazu trinken. Gut. Da waren so Spezialitäten drin aus Berlin, unter anderem Honig und eben das erwähnte Bier. Dann eine Tüte türkischer Zuckerhonig, wie heißt das? Türkischer Honig. Türkischer Honig, der ist, glaube ich, nicht ganz aufgegangen gestern auf der Party. Nee, ein bisschen was ist noch da. Und eben erwähnte Currysoße. Tomaten, genau. Also eigentlich Tomatensoße. Curry war nur ein bisschen drin, aber Chili war viel drin. Chili war sehr scharf. Wir haben es auf unsere Nudeln getan und dachten, wir könnten davon eine Nudelsoße machen. Und das hat uns dann doch etwas die Schuhe ausgezogen beim Essen. In der Tat. Wir haben beide sehr gelitten. Ein bisschen gelitten, ja. Also es war... Das Aroma also, war danke, nicht gut, danke, danke Lara für dieses tolle Geschenk, aber die Soße war echt super scharf. Nee, also im Prinzip leckeres Aroma, aber man hat irgendwann nichts mehr davon wahrgenommen, weil es so scharf war. Richtig, die Nudeln und der Rest waren irgendwie dann auch weg. Ja. Vor allem die Schleimhäute. Ja, die vor allem. So, das machen wir auch noch raus hier. Ja, wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen über unser Herzensprojekt unterhalten, die Geschichtenkapsel. Oh ja. Ach, Herzensprojekt, das ist schön. Es ist wirklich so ein Herzensprojekt von mir geworden, ja. Weil das so das Einzige ist, wo ich im Moment neben des Podcasts hier überhaupt noch Zeit für finde und finden möchte. Ich weiß noch, dass ich damals, ich habe das glaube ich aber auch schon mal erzählt, hier im Podcast aber ich ganz gerne nochmal erzählen, dass Lars Engelmann damals 2013 zum ersten Mal innerhalb der sogenannten Geschichtendose den Jahresendfestkalender gemacht hat und ich damals dort auch teilgenommen habe mit einer Kurzgeschichte namens Reset. In dem einen Beitrag in, ich glaube, 31 verschiedenen Folgen dann eben beigesteuert habe. Und ich habe seit Jahren immer den Plan gehabt, Kurzgeschichten zu schreiben, hat aber nie wirklich eine Plattform, so ein Dumping Place, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach nur so, wo ich den Kram einfach lassen sollte. Und das, was der Maximilian bei uns in der Gruppe ja aktuell macht, der ja auch einen Blog hat für Geschichten, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil dann versauert es irgendwo, keiner kriegt es mit und so. Das, was der Maximilian Kaiser macht, eben bei uns in der Gruppe, in einer Geschichtenkapsel, kann man sich auch mal gerne, so sehr viele schöne Geschichten dabei. Ja, sehr cool. Aber ich habe immer gedacht, nee, dafür ist es mir einfach auch zu viel, die Geschichten irgendwie zu viel wert, dass ich die einfach irgendwo versauern lassen möchte. Und ich habe immer eine Möglichkeit gesucht, die abzulassen, bis sich Anfang des Jahres Kaidu und Lars Engelmann eben zusammengetan haben zur Geschichtenkapsel und gesagt haben, hey, wenn ihr Kram habt, den ihr eingesprochen haben wollt, dann meldet euch bei uns. Wenn ihr Geschichten habt und ihr möchtet dann nochmal drüber geguckt haben, dann meldet euch auch gerne und wir gucken da gemeinsam rein, bringen die dann auch zur Reife, zur Kapselreife, wie es auch bei uns mal intern so schön heißt. Und Kaidu und Lars Engelmann sind als fähige Autoren bekannt und Lars Engelmann schreibt ja auch für Puerto Partido unter anderem. Genau. Und so bin ich dann eben mit einer Geschichte, die ich gerade in Arbeit hatte, dann an die Geschichtenkapsel herangetreten und gesagt, hey, wie sieht's aus, wollen wir das machen? Und die waren dann, also sowohl Kai als auch Lars waren dann hellauf begeistert, also auch in der frühen Phase der Geschichtenkapsel bin dann dazugestoßen und seitdem wirklich begeisterter Mitschreiberling der Geschichtenkapsel. Du kamst dann ja auch, wie kamst du dazu? Ich kam dazu über einen Aufruf, den die beiden gestartet haben, also hauptsächlich Lars, den kannte ich über Twitter schon über drei Ecken, über eine gemeinsame Freundin. Und der hat einen Aufruf gestartet, Sprecherinnen und Sprecher gesucht im Prinzip. Und das finde ich toll. Also ich lese gerne vor. Ich habe nicht genug Zeit, um selber irgendwie nur zu schreiben und vorzulesen. Da käme zu wenig bei rum. So viel schreiben kann ich gar nicht, neben der Arbeit. Das hat er über Twitter gestartet und ich war relativ zeitig dabei. Und ich war, glaube ich, das erste Mädel in der Kapsel. Wenn das ist das erste und einzige bis dahin. Ja. Bis dahin, ne? Also die erste, die da mitgemacht hat, war das Mädel. Nicht nur als Gastsprecherin, sondern relativ schnell fix. Und war, glaube ich, noch keinen Tag drin und hatte zwei Aufträge, Geschichten einzusprechen, ja. Rollen einzusprechen. Was sehr cool war, was mich total gefreut hat. Und mir auch großen Spaß gemacht. Und die zweite war gleich von dir. Die erste war von einem Podcaster, der unter der Budler bekannt ist, der Mirko Gutjahr. Auch eine coole Geschichte, die immer noch nicht veröffentlicht ist. Meine Güte. Welche ist das? Das ist diese Engelgeschichte, dieses Engelhörspiel. Engel der verlorenen Seelen. Wo ein gewisser Richter... Ja, ich bin ja verdattert worden, da mitzusprechen, aber irgendwie finde ich die Muße nicht, das einzusprechen. Das ist dieses Mammutprojekt. Das ist dieses eine große Projekt, ja, genau. Ja. Was schon, genau. Und da jedenfalls hat mir der Mirko die Hauptrolle angeboten und dann gleich du für deine Geschichte Eiskalt. Eiskalt ist ja hier auch schon hinlänglich erwähnt worden. Ich finde es super und der Dirk Prims hat ja auf der Subscribe vor kurzer Zeit ein bisschen Disclaimer, wir sind hier kurz vor Halloween. Bette Prims hat auf der Subscribe-Konferenz einen schönen Talk gehalten, eben über macht was Neues, macht Nische, macht was Besonderes, und die Geschichtenkapsel ist da mehrfach lobend erwähnt worden. Und ihr solltet euch dieses Projekt zumindest mal von außen passiv anhören, und wenn ihr Bock habt und Autoren, Autorinnen seid, mit eurer Stimme umgehen könnt, guckt auch mal gerne von innen rein. Da sind sehr, sehr viele wache und fähige Geister unterwegs. Und genau, das ist sehr, sehr, sehr, sehr kreativ, was da passiert. Das ist ein Wirbelsturm an Ideen und Kreativität. Ist, ja. Genau. Also es gibt also auch die Möglichkeit, es ist nicht so, dass ihr euch irgendwie mit Blut einen Vertrag unterzeichnen müsst und verpflichtet für den Rest eures Lebens da als Sprecherinnen, Autorinnen oder Sprecher und Autoren an die Kapsel zu binden. Ihr könnt auch, wenn ihr ein Projekt habt, das reinschmeißen und sagen hier, oder wenn ihr mal Lust habt, einfach für 2, 3 Geschichten irgendwie eure Stimme herzugeben. Genau. Das geht auch. Also es ist echt, es gibt viele, die treu sind und ganz lange damit mitarbeiten. Es gibt aber auch genauso viele, und die gucken wir nicht schief an und gar nicht, sondern die mögen wir genauso. Die kommen einfach als Gaststars, sage ich mal. Also eine mit richtig vielen Gaststars produzierte Kapsel ist I'm Selling My Spamming Tactics. Da sind auch wir beide drin. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen Lars da zusammengemischt hat. Also geschrieben hat es Lars. Es sind weit über 10 Stimmen, glaube ich. Ich glaube 15 bis 20 waren es sogar. Auch, ja. Es ist ein Text von Lars, den er zusammengestoppelt hat, immer so eine Collage aus Spam-Mail-Texten. Titel, genau. Phrasen und so. Genau, und er hat die auch nicht verändert, sondern er hat sie bloß einfach kombiniert auf bestimmte Art. Das ist richtig geil, hört es euch an. Und er hat dann halt einfach, weil es eine Collage war, auch eine Stimmcollage dazu gemacht als... Da ist auch Lara mit dabei von Polygamia. Genau. Genau. Die uns auch ein schönes Paket geschenkt hat. Das ist die gleiche Lara. Genau. So, jetzt hast du hier Orangenmatsch hergestellt, wie es aussieht. Genau, es sieht sehr orange aus. Wir haben, das habe ich glaube ich schon erwähnt, ein Stück Sellerie, eine Zwiebel, eine Möhre und den Inhalt von einem Hokkaido-Kürbis, dessen Größe ihr in den Fotos sehen könnt. Genau. In einen Topf geschmissen. Ich habe das Ganze mit ein bisschen Geflügelfond angegossen. Ihr könnt aber, wenn ihr euch vegetarisch oder vegan ernähren möchtet, das Ganze auch einfach mit Gemüse machen, Gemüsefond oder Salzwasser, das geht auch. Ich schütte da jetzt zu dem Fond noch ein bisschen Wasser dazu, weil es sonst sehr intensiv wird und außerdem nicht so üppig. Und dann wird das Ganze einfach bloß noch auf den Herd gesetzt, gekocht und nachher püriert. Genau. Und dann haben wir ein Abendessen. Für nachher. Dann machen wir uns aus Toast vielleicht noch ein paar Croutons. Kretenks. Genau. Bringen wir noch ein paar Kretenks an. Genau. Ich weiß nicht, also die Geschichtenkapsel hat, möchte ich noch dazu sagen, mir also einfach die Möglichkeit eröffnet, eine kurze, schnelle Idee. Mhm. Es gibt ja dann auch die Ideenschmiede bei uns intern in Slack, den Kanal, eine Idee vorzuschlagen. Können wir das machen? Wollen wir das machen? Oder einfach einen Text reinzuschmeißen. Hey, ich habe das mal gerade in einer halben Stunde runtergetippt. Kann man da was draus machen, wir hatten noch einen Input und ganz oft die Zuhörer sofort darüber und sagst, geil, kann man mitarbeiten und so. Das ist so, also, diese gegenseitige kreative Befruchtung absolut. Ist der absolute Wahnsinn. Und auch die Begeisterung dann von Lars und Kai, die das alles mit Kusshand nehmen und sagen, ja geil, da auf der Idee wird schon was Großartiges. Genau. Und wahnsinnig viel Zeit und Arbeit darin stecken, unsere Texte zu produzieren, auch wirklich als Hörstück. Und auch sehr aufwendig. Richtig groß gemacht und großartig. Mammutprojekt, wo du ja auch mit fast federführend, möchte ich mal sagen, dabei gewesen bist, eben dieser Krieg der Pösi. Genau, genau, mit stillem Ö. Nee, ohne stilles Ö noch in dem Fall. Ja, ohne stilles Ö in dem Fall, aber... Genau, der Krieg der Pösi. Es war auch einfach im Prinzip eine Debatte zwischen Lars und Kai über das Thema Reim, Schemata, Versmaß, Rhythmus etc. pp. Frei oder gebunden. Und das haben wir in die Kapsel geschmissen und wir haben, ich glaube... Getextet haben wir ungefähr 1,5 Monate lang. Ich glaube, von Mitte, sehr lange dabei, ja. Mitte Juni bis Ende Juli haben wir getextet. Also ich glaube, vom Sommer bis zum Potsdok habt ihr irgendwie... Bis Potsdok ungefähr, ja. Genau. Potsdok war Anfang August, 4., 5., 6. August so in der Dreh. Und genau von Mitte Juni an, ich war 12. Juni, war ich auf einem Literaturcamp, also einem Barcamp zum Thema Literatur. Und danach ging das los mit dem Krieg der Pösi. Und dann haben wir einfach erstmal... in Team Speck oder Team Wurst Stellung bezogen, je nachdem, ob wir Lars, der als Herr von Speck auf Twitter zu finden ist. Seit Jahren schon, ja. Seit Jahren schon. Oder Kai, der damals noch als Glanzwurst auf Twitter firmiert hat. Den Account gibt es jetzt gar nicht mehr. Den glaub hat er, glaube ich, eingestampft oder umbenannt in Kais Collion, seine Rolle in Puerto Partida. Genau. Und da haben sich einfach verschiedene Leute aus der Kapsel zusammengetan, zu Teams sozusagen, sich für eine Seite entschieden. Und dann haben wir uns poetisch bekriegt. Also wir haben uns mit Gedichten gegenseitig befeuert und um die Ohren gehauen und zu verschiedenen Themen dann auch. Also genau. So langweilige Allerweltsthemen wie Liebe, also auch so völlig absolut relevante und noch unbearbeitete Themen wie Autobahnraststätte. Ich habe nichts davon leider bisher hören können, weil noch keine Zeit da war. Bis auf das eine von dir geschriebene Liebesgedichtlein. Das kurze, das ich mit Lars im Duett gesprochen habe. Genau. Ja, das war auch schön. Und es sind einfach tolle Sachen entstanden. Ja. Großartiges Zeug, wir haben das auch in relativ kurzer Zeit. Da gibt's eine Food-Playlist, glaube ich. Genau. Also da gab es dann, das ist im September ausgestrahlt worden. Ja. Nicht jeden Tag Gedichte, aber so jeden zweiten, dritten mindestens war was da. Manchmal auch 3 Tage am Stück und dann mal wieder eine Pause. Gibt es auch noch eine Metakapsel dazu, die das ganze Projekt erklärt. Und ein anderes Projekt, das jetzt im November läuft, genau. Also vielleicht schon durch ist, vielleicht wenn ihr es hört, ist von dem Max Kaiser, den Steffen ja vorhin schon mal erwähnt hat. Der hat eine kleine Schwester, die ist so 3 ungefähr, und der hatte abends mal eine Geschichte erzählt. Und hat gemeint, ja, hier, ich habe übrigens eine Idee gehabt und das, aber ich habe keine Zeit, da was draus zu schreiben, habt ihr vielleicht Bock? Ja. Und dann habe ich mir das gegriffen sofort, weil ich Märchenschreiben total schön finde. Mhm. Er hat mir die Eckdaten genannt und dann habe ich was draus geschrieben. Ich dachte, komm, ist aber zu schade, das nur mit einem Text zu verwurschten. Und dann haben wir 4 Texte draus gemacht. Also konkret war es ja tatsächlich so, dass du diesen Text da gehabt hast. Genau. Und ich habe mir den durchgelesen und das war, das, was du geschrieben hast, war so ein ganz klassisches Grimms-Märchen, dieser Dreierschritt, 3 Prinzen und der 4. ist es dann. Und noch ein kleines Abenteuer hinten dran und die Prinzessin, die so ein bisschen aus der Rolle fährt. Aber mir war das ehrlich gesagt von der Struktur zu holprig, mir war es nicht ausführlich genug. Mhm. Und ich hatte, also deine Geschichte hat so viele Bilder in meinem Kopf erzeugt, dass ich gesagt habe, nee, da muss mehr mitgemacht werden. Hab dann angefangen, den 2., 4. Genau. Prinz zu schreiben, hab Figuren hinzuerfunden, hab Figuren ausgearbeitet, hab Szenerien ausgearbeitet, genau. Das ein bisschen aufgewertet, ich glaube, auf 4 Seiten oder so. Genau. Also waren es, glaube ich, so 2 Seiten, ich hatte 4 Seiten hinterher. Genau. Und dann hat sich der Matze noch mit eingeklingt und dann ist Kai noch mit eingestiegen. Genau. Und also im Grunde genommen ist jede weitere Version von der vorherigen weiter transmutiert. Genau. Ist dann abgefahren. Genau. Also es gibt immer noch, man erkennt immer noch die Motive aus meiner Geschichte, beziehungsweise aus dem, was Matze seiner Schwester erzählt hat. In Max, der von Kai, Max, seiner Schwester erzählt, genau, in der Geschichte von Kai, aber Kai ist einfach schon ein halbes Fantasy-Epos irgendwie so. Also das ist richtig, das wurde immer mehr. Ja. So, es baut immer aufeinander auf und da kam hier noch was dazu und da noch was dazu. Das ist richtig cool geworden. Das ist einfach ein tolles Projekt. Ich freue mich sehr drauf, wenn das alles ausgestrahlt wird, jetzt im November. Vielleicht habt ihr das schon gehört, wenn... Genau, vielleicht habt ihr das schon gehört, wenn... Ich glaube, außer deiner und meiner Geschichte ist keine mehr so richtig kindertauglich. Ja, also kindertauglich für größere Kinder, also nicht mehr für 3-Jährige, glaube ich. Meine ist auch kein Fall kompatibel, dafür ist sie zu komplex. Dafür ist sie zu komplex, genau. Also ich glaube, je weiter die Geschichte auch fortschritt im Bearbeitungsstatus bei den einzelnen Schreibenden, desto älter sollte man auch sein beim Hören um den ganzen Genau. Es ist richtig gut geworden. Also solche Sachen entstehen einfach in der Geschichtenkapsel und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Also jeder, der Bock auf Texte hat, wie gesagt, guckt euch zumindest das Programm an. Das sind jetzt mittlerweile schon 50 Folgen erschienen. Also um die 50 verschiedene Geschichten, Hörspiele, Collagen, kleine Geschichten, lange Geschichten von 40 Minuten. Lyrik ist dabei. Genau. Mein Hörspiel Eiskalt sind bloß 8-9 Minuten. Dann aber, weiß ich nicht, so dieses Unvollendet genau. mit dem Einhorn. Die Varianz ist episch, also sind halt kleine Alltagsgeschichten drin, dann Fantasy-Kram, Science-Fiction. Es ist so viel toller Kram dabei. Es ist richtig, richtig gut. Also es macht echt... Und das Schöne ist, es ist halt auch wirklich alles im Prinzip unabhängig von einem. Genau. Es ist vereint in der Geschichtenkapsel. Aber es ist nicht so, dass ihr bei Folge 1 anfangen Nein. und bis 50 durchhören müsst, um einen Anschluss zu kriegen. Wobei es witzig ist, weil natürlich die Qualität der Produktion steigt und die Menge an Rollen oder an Stimmen eben größer wird, die Varianz an Stimmen größer wird und wir alle sicherer geworden sind, auch in der Zusammenarbeit natürlich. Genau. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir setzen jetzt unser Abendessen an, machen noch ein Fötelchen, wenn es fertig ist. Wünschen euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, weil im Grunde genommen haben wir die Rezepte ja alle halbwegs. Wir können sie noch niederschreiben und mit in die Shownotes packen. Ja, so Pi mal Daumen. So Pi mal Daumen. Genau. Können wir noch machen. Danke, Kathi, dass du mit mir heute Nachmittag gekocht hast und wir gepodcastet hast. Fotos, Rezepte in den Show Notes. Das Spritzgebäck ist im Prinzip fertig, man muss es nur noch in. Wir müssen es nur noch machen. In ein Spritzbehältnis füllen aus Blechspritzen. Ja, das ist ja so erklärt, aber wir haben den Teig gemacht und wir könnten mal nachkochen, nachbacken, nachmatschen. Ich würde sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Frauen sind immer vorbereitet. Ist ja auch nur ein Klischee, was halt auch überhaupt nicht stimmt. Tja. Ich meine, ich bin das alleine moderieren ja gewöhnt, aber jetzt so alleine hier in der Küche stehen gelassen zu werden, ist doch schon ein bisschen traurig. Also ich habe den Zettel garantiert irgendwo liegen, ich weiß noch nicht wo. Ihr seht, ich bin voll durchorganisiert, das macht aber gar nichts.